jetzt angefangen? Ja, jetzt gerade. Ja. Hier auch. Wie heißt der? Komm mal. Jetzt mach ich wieder Roger. Psychotalk. Mach ich noch die Klimaktik-Part. Ja, okay. Der andere Podcast. Okay. Ja, willkommen beim großen Gemeinschaftspodcast des Tübinger Podcast Clusters. Heute bin dabei ich, Roger, von Humoralpathologie. Dann ist noch dabei Henning. Ja, guten Tag. Auch von Humoralpathologie. Dann Henrik. Hi. Ja, auch vom Humoralpathologie-Podcast. Danke, dass ich wieder dabei sein darf. Ja, es freut mich, dass du gekommen bist heute. Ja, PC-Tim. PC-Tim ist dabei, ja. Ja. Nicht von einem anderen Podcast. Du von einem separaten Podcast? Ja. Buttermilch-Podcast. Okay. Aber ständiger Gast. Ich habe heute Podcast. Keine Butter. Ich fühle mich so nackt und unsicher ohne die Buttermilch, die mir so viel Schutz verleiht. Also ja. Es kann sein, dass ich heute ein wenig stottern werde. Okay. Stotter-Tim. PC-Tim. Ja. PC-Tim. Mal gucken, ob sich dein Nickname ändert nach dieser Folge. Mhm, genau. Ja. Und heute als Special-Sondergast Becker. Hallo. Herzlichen Glückwunsch zum St. Patrickstag. Juhu. Wir haben alle uns grün angezogen. Wir sind so grün alle. Das ist das Grünste, was ich besitze. Ja, bei mir auch ungefähr. Grün, grün, grün sind alle meine Kleider, weil mein Schatz ein Ork-Herführer ist oder so, gell? Vielleicht, aber nur für Fantasy-Nerds. Hey. Ja, mein Schatz ist ja der Hulk. Ski-Hulk? Der Ski-Hulk. Schalk. Ja, ich habe den Ski-Hulk im Nacken. Das war ich lustig. Okay. Das war schon. Ja, jetzt nehmen wir endlich wieder auf. Die Hörer werden vielleicht merken, es klingt ein bisschen komisch. Eure Kopfhörer sind nicht kaputt. Wir nehmen heute in Mono auf, weil wir jetzt ein fünftes Mikrofon haben. Das haben wir gefunden in der Japanologie. Und deswegen klinge ich vielleicht entweder schlechter oder besser als sonst. Je nachdem, wie gut das Mikro ist. Mal schauen. Mal schauen. Ja. Das müsst ihr entscheiden. Aber jeder hat sein eigenes Mikro. Yay. Juhu. Juhu. Das wir können jetzt alle gleichzeitig Quatsch sagen. Genau. Jetzt können wir dich zum Beispiel fragen. Das ist immer besser für die Hörer, wenn ich zum Beispiel, während du redest, auch die ganze Zeit rede. Ja. Jetzt gibt es nicht mehr diese komischen Pausen, wenn man sich zum Mikro neigen muss. Ja. Vorher. Das ist cool. Also wir haben länger nicht aufgenommen, weil du hattest ja Besuch, da kann ich was. Ich hatte Geburtsbesuch, was? Geburtsbesuch von deinen heißen Cousinen. You're so nasty. Was habt ihr so gemacht? Ja, wir waren, sie waren erstmal hier, die beiden Mädels. Aus Japan. Aus Japan, genau. Sind die ganz braun? Die ist nicht ganz braun, die sind mittelbraun. Aber Okinawa ist doch so. Auch in Okinawa ist noble blesse schick. Okay, mhm. Schade. Ja. Nicht mehr so heiße Cousine. Ja, diese Festlandmode. Ja, die zwei Inselgirls sind 16 und 19. Ach, puh, sonst wäre es creepy. 12 und 11. Und die waren das erste Mal weg aus Asien. Also die ältere war schon mal in Manila, aber die andere war noch nie weg aus Japan. Mhm. Und die haben uns hier in Deutschland besucht und das war sehr schön. Erstmal waren wir hier in Tübingen einen Tag lang und haben Eis gegessen, weil da war plötzlich so 19 Grad. Was kann man das reicht machen, auch für Tübingen, Tag das Eis essen. Ja, das war sehr schön. Und dann waren wir noch im Kloster Maulbronn, oh, wo es dann geschneit hat ohne Ende. Und weil es da keine Wände gab, habe ich mich gleich nochmal erkältet. Mhm. In Heidelberg, wo es auch geschneit hat. Und da gibt es auch keine Wände, oder? Nee, da gibt es auch keine Wände. In ganz Heidelberg ist alles offen. Alles überdacht, ein Schwebedach. Ja. Die machen das so, dass die über Heidelberg seine große Tesafilm rollen. Die hält das Ganze. Ja, und da waren wir noch in Karlsruhe shoppen. Und da war ich gleich beim Primark und habe mir eine Klamotte gekauft und hatte hinterher mir selber die Frage zu stellen, wer musste dafür sterben, dass es so billig ist. Ja, das ist echt krass, oder? Ja. Ich habe vor allem die Sachen stinken da. Wenn man da reinkommt, dann riecht das schon so nach komischen Chemikalien. Es riecht nach Plastik, ja. Es ist echt unangenehm. Aber trotzdem ist das cool. Ich wusste gar nicht, dass deiner ist. Da ja, ein riesiger. Jetzt mal hin mit meinen zwei, drei Stockwerke. Es ist echt. Wo ich im Moment kein Geld habe. Crazy. Ja, aber ja, und dann haben wir noch ganz viel Wurst gegessen: Thüringer Wurst. Moment, wart ihr in Thüringen? Nee, wir waren nicht in Thüringen. Dann habt ihr keine Thüringer Wurst. Das ist ja hier, wie nennt man das? Ich weiß nicht mehr. Das ist der Thüringen-Äquator. Thüringer Art. Ja, das ist eine geschützte Marke, die nur in der Region so genannt werden darf. Genau. So wie Champagner und weiß nicht. Ja, doch, hier, Uji Kit Kat. Schwarz mit Uji-grünen Tee aus Japan, aus Uji. Ja, und da habe ich auch gleich was mitgebrungen. Cool. Nämlich zur Feier des Sankt Patrischen Tages und das, weil das meine Cousinen aus Japan mitgebracht haben. Oh nein. Okay, toll. Was zu zeigen. Oh. Oh, grünes Ding. Grünteekekse. Juhu. Oh. Lecker. Knusprig. Dose. Ich habe gerade Zähne geputzt. Ja, du magst bloß keinen Grünteekeks. Tatsächlich. Ja, ich habe ihm einen Bonbon gegeben zum Zungeputzen. Mhm. Meine Zunge ist gerade so sauber, dass die möchte ich jetzt nicht erstmal wieder schmutzen. Jetzt könntest du die Kekse ablecken und wir können die trotzdem noch essen danach. Eine eklige Dreckszunge hast du sonst, aber heute kann man essen von der Zunge. Ja, ich sollte aufhören, die Pissoirs auszulecken. Ja. Ich kann leider nicht essen, weil ich habe in der einen Hand das Mikro, weil wir haben noch keinen richtigen Ständer für das neue Mikro und in der anderen Hand meine Aufschriebe. Kannst du mir einen im Mund stecken? Ja, kann ich. So. Wie in der Kirche. Oh, danke schön. Das ist wieder ein guter Mann. Ich möchte immer keinen Grüntee. Die sind total lecker. Die sind echt lecker. Ich mag gerne Grüntee. Das ist nur dezent Grüntee. Aber das schmeckt besonders gut. Die Konsistenz ist toll. Naja, wir heißen Happy Harvest. Schön. Passend zur Jahreszeit. Und zum St. Patrick's Day, ja. Erntedank. Ja. Wir nehmen heute kurzfristig auf, weil... Und wir können den Podcast noch nicht leider heute rausbringen, weil Roger muss morgen früh schon in den Flieger steigen. Ja. Wohin und übermorgen du denn, wiederkommen, nach Berlin. Weil er jetzt Business ist. Ja, ich muss aus Businessgründen nach Berlin. Okay, deswegen leider zu kurzfristig mein Hörertreffen zu machen. Das ist Skeptikon. Hast du dann nur einen Aktenkoffer als Handgepäck mit und sonst nichts? Ich habe nur meine reguläre Tasche mit als Handgepäck, aber tatsächlich sonst nichts. Aber ich habe heute festgestellt, dass es dumm ist, wenn man keinen gültigen Personalausweis hat. Und darum muss ich morgen noch ganz schnell zum Bürgeramt und mir noch einen Personalausweis ausstellen lassen. Ah, krass. Das wird ja ein richtiger, spannender Trip. Also die Hörer, die jetzt denken, wenn sie den Podcast hören, dass sie vielleicht Roger in Berlin gesehen haben, kann das sein. Das könnte sein, ja. Es ist möglich, ja. Aber nur Montag nach 10 Uhr und dienstags vielleicht morgens. Danach bin ich in einem Gebäude. Ja. Ja, jetzt Stimmung wieder runter. Ich habe gerade Sugar Rush. Ich nicht. Von dem dünnen Keks. Haben wir Ursprungsnamen? Natürlich. Danke, dass du fragst. Eine gute Frage. Wir haben endlich wieder Ursprungsnamen nach einer langen Dürre der letzten Folge. Einer Folge. Und zwar, der erste Ursprungsname ist für MJ. Der hat uns geschrieben und MJ hat das Logikrätsel gelöst. Ungefragt. Das fand ich erstaunlich, dass jemand das wirklich macht. Der hat das geträumt, die Lösung, und hat sie dann aufgeschrieben. Und wer hat ihm das noch erzählt? Ein Igel war das, oder? Ja, natürlich. Natürlich. Und hat dazu auch noch eine nette Mail geschrieben und hat gesagt, alles, was ihr macht, ist toll. Das fand ich schön. Oh, und deswegen, du bist auch toll. Das ist zwar gelogen, MJ, aber danke trotzdem. Nö, ich fand das schon recht passend. Ich fand das zutreffend und deswegen bekommt er jetzt den Ursprungsnamen Mu-Yu-Yu-I. Nein, Mu-Yu-Yu-I. Entschuldigung, MJ. Ju mit Y oder mit J? Mit J. Also Mujuju-i. Mujuju-i. Ja, du hast recht. Entschuldige, MJ, nochmal. Du hast dich verchannelt. Da habe ich mir ganz schön, was... Hat wieder jemand sein geleistet. Handy angemacht. Oder auf sein Handy geguckt, dass so Störgeräusche waren. Ja, dann konnte man nicht, die Channel-Leitung war nicht so war sauber nicht. Und rein wie sonst. Sauber und rein. Genau. Wie die Fabrik. Ach nein, die Post. Nein, der Bahnhof. Wie Hennings Zunge. Richtig. So sauber und rein. Jetzt genug von meiner Zunge. Ich finde, die Hörer wollen mit Sicherheit mehr Zungeneinsatz von dir. Ja, im Podcast. Ich benutze sie sehr oft beim Sprechen. Das meine ich damit. Ja. Und es soll sich jeder schämen, der etwas anderes gedacht hat. Weiterhin ein Ursprungsname. Für Helge, beziehungsweise für die Freundin von Helge, für Lea, die noch nicht selber geschrieben hat, aber deswegen hat sie einen super Freund, nämlich den Helge, und er hat für sie geschrieben. Vielleicht ist es irgendwie das Geburtstagsgeschenk oder so. Ja, oder... Schlechtestes Geschenk. Ich schenke dir einen Ursprungsnamen. Heiratsantrag. Soll das ein Antrag sein? Wir haben doch schon einen Antrag ausgeführt. Stimmt, ach so, hast du ja gemacht, ne? Ja, da kann sich auch jeder denken, was für ein Antrag. Nachdem man so mit dem Panologie den Heiratsantrag für die Weine. Hast du sie verheiratet? Ich habe sie verheiratet. Okay. Heimlich. Sie wissen es noch nicht. Jetzt wissen sie es. Helge und Lea. Helge ja, ich und hoffe, Lea. Wir haben jetzt keine Probleme verursacht. Die hören ja die Folge sicher immer zusammen. Ja. Und vom Kamin. Bald nicht mehr. Hä? Warum? Was? Auf jeden Fall, es ist jetzt sehr spannend, der Ursprungsname für Lea ist Nicht schlecht. Anerkennendes Nicken. Ja, fand ich auch schön. Also echt, solche Freunde wie Helge möchte man haben. Ich nicht. Halt ihn fest, Lea. Fest. Ja. Ja, das war ganz Besonderes. Hör auf, BZ. Auf jeden Fall hat er einen sehr guten Geschmack, was Podcasts angeht. Ja. Ja, im Gegensatz zu Skepticat, Protector Cat. Protector Cat hat eine Rezension geschrieben iTunes zu uns. Ja. Und zwar ist die Rezension unsere erste schlechte Rezension. Seit immer. Seit immer, ja. Das war nicht so gewollt, als wir gesagt haben, wir wollen mehr Rezensionen haben. Das ist ein bisschen nach hinten losgegangen. Nein, wir müssen alles akzeptieren. Auch das, wenn uns Leute nicht mögen. Das kann uns ja nur besser machen. Ja, also ja. Man kann es überlegen. Also die Rezension war erstmal so für alle, die jetzt nicht jeden Tag auf unsere iTunes-Seite gehen, um zu gucken, ob neue Rezensionen da sind. Wie zum Beispiel ich. Oder ich. Und PC-Tim. Die ersten Folgen waren super, aber nun lässt es rapide nach. Die anfangs so satirisch gestimmten Aufklärer über den Unsinn esoterischer Themen haben scheinbar den roten Faden oder das Ziel aus den Augen verloren. Weil es keine Themen mehr gibt. Eine sinnfreie Stunde über Falknerei gemischt mit kindischem Gekicher war schon eine harte Probe, selbst für hartgesottene Hörer. Leider wurde es Folge 35 auch nicht besser. Für mich ist also Folge 36, sofern sie erscheint. Was soll das denn? Der letzte Versuch. Schade eigentlich. Die Idee ist zumindest super. Von Protector Cat. Süß. Protector Cat. Ja, zur Kenntnis genommen. Ja, also meine Reaktion darauf war, also erstmal unser Text ist ja, wir vier meist gut gelaunte Skeptiker unterhalten uns etwa alle zwei Wochen über allerlei Blödsinn, der uns unangenehm auffällt oder den wir einfach nur lustig finden. Oder interessant, wie Falknerei. Und so weiter. Dieser Podcast richtet sich an weltlich orientierte Hörer, bla bla bla. Das haben wir ganz am Anfang mal geschrieben. Und das stimmt vielleicht auch nicht mehr so ganz. Deswegen zum Beispiel auf Facebook steht nur noch vier Freunde, reden über allerlei Quatsch. Das auch Unsinn ist, weil wir meistens fünf sind. Ja, nur vier Freunde. Wir sind fünf, aber es sind vier nur in diesem Raum befreundet. Wir sagen aber nicht, wer was jetzt ist. Wer mit wem? Hörer ist, weil das ist schon okay. Für ihn ist das anders, mit wem wir Freunde sind. Weil den Witz habe ich mir aufgeschrieben und der kam schon von selbst. So ist das, wenn man Witze aufschreibt. Ja. Und da steht halt, es sagt halt, wie das Konzept ist, weil wir haben eigentlich nicht wirklich ein Konzept, hatte ich jetzt das Gefühl. Vielleicht haben wir am Anfang mal was anderes gesagt, aber ich glaube, so mittlerweile ist das hier eher so eine freie Plattform und so ein Experimentierkasten. Offener Kanal, also für mich. So wie von Kosmos. Es darf auch jeder mitmachen, solange es einer von uns ist. Ja. Also ich sehe das jetzt auf jeden Fall eher so als Hobby und wir machen das eher für uns, um Spaß zu haben, was man vielleicht merkt, wenn man das hört, und jetzt nicht, um irgendwelche Aufklärer zu sein. Nein, ich denke, wir hatten ja auch mal vor einem Jahr oder so, war es ja auch teilweise schon so ein bisschen erschöpfend, immer über denselben Quatsch aufzunehmen und zu sagen, ja, die können auch kein Webdesign und also im Groben ist es ja auch mal und dann muss man immer sagen, ja, also ich weiß gar nicht, bei diesem Thema weiß ich wirklich nicht, was das soll oder wie das funktioniert und das lässt sich halt einfach auf so vieles anwenden. Ja, es ist halt oft einfach das Gleiche und vor allem die ganzen Strukturen sind halt komplett gleich. Also wenn man halt es gibt so ein paar große Themen wie hohle Erde und so, das war auch gut, dass wir drüber gesprochen haben, weil das ist halt schon, alles andere, die ganzen anderen Sachen ist halt, Aber wir haben auch drüber gesprochen, weil es witzig war und natürlich, wir aufklären wollten darüber. Nee, das war nie unser Ziel. Okay, also das ist hoffentlich eingekommen. Und ich denke halt auch, dass dieses Thema, diese ganzen Esoterik-Sachen sich halt irgendwann erschöpfen. Manchmal findet man was Lustiges, aber irgendwie, ich meine, vielleicht ist es für den Hörer immer noch frisch, aber für mich ist es dann meistens langweilig, irgendwie darüber nochmal zu reden. Ich habe auch letztens nochmal durchs Elixier geblättert. Und das ist immer noch dasselbe. Die Leute sind anders auf einmal, aber die Themen sind dieselben. Und ich komme hier halt auch nicht als Aufklärer hin, sondern eher um unterhalten zu werden und zu unterhalten. Also ich will, dass ihr mich zum Lachen bringt. In meiner persönlichen Sicht gibt es auch nicht so viel aufzuklären, denn diejenigen Leute, die uns hören, die sind ohnehin, die brauchen die Aufklärung bei esoterischen Themen nicht. Ja, und ich will auch nicht aufklären, weil ich finde das doof. Ich weiß nicht, ob ich jetzt älter bin und einfach ein Relaxter oder so, aber ich will halt nicht den erhobenen Zeigefinger machen und irgendwie arrogant werden. Ich meine, ich denke, genauso wie wenn Leute jetzt zur Kirche gehen. Ich meine, ich habe meine persönliche Meinung dazu. Ja. Ich kann dem nichts abgewinnen, aber ich kann andere Leute verstehen, die sagen, okay, ich brauche irgendeine Gemeinde, ich suche irgendeinen Halt, ich möchte mit anderen Leuten mich treffen, ich treffe mich hier mit den Leuten hier und das ist das. Ich finde, es ist genau wie wenn ich sage, okay, ich finde Star Wars toll, ich bin ein Star Wars Fan Und dann sagen die Leute zu mir, ja, die ersten drei Filme sind aber scheiße, wie kannst du ein Star Wars Fan sein? Ich kann auch zu den Leuten sagen, das Rote Meer wurde geteilt, wie kannst du an so einen Scheiß glauben? Aber vielleicht finden die das Konzept Bibel gut und damit kann ich leben. Und ich finde das Konzept Star Wars gut. Ja, ist doch so. Ich meine, das ist jetzt Quatsch, aber ich meine, andererseits, ich gucke mir halt, ich kann jetzt auch nicht sagen, dass ich mich jetzt nicht von irgendwas beeinflussen lasse, wie ich mein Leben lebe. Ich gucke mir auch The Wire an und denke, Stringer Bell. So mache ich das ungefähr. Genau. Und das beeinflusst mich vielleicht auch unterbewusst, aber, und ich verkaufe dann auch vielleicht keine Drogen. Aber jedenfalls nicht so. Vielleicht. Machen ja auch andere Leute nicht, die werden ja auch nicht alle sofort irgendwie gehen in Askese, weil sie ein bisschen religiös sind oder so, oder an Esoterik glauben oder irgendwas. Also ich glaube auch nicht, dass Leute uns hören, die halt direkt wirklich einfach an sowas glauben, was wir so erzählen, und dann hinterher denken so, oh, das war ja alles Quatsch, was ich habe. Das so passiert wahrscheinlich haben, das eher ist albern. Nicht. Jetzt glaube ich das nicht mehr. Ja. Das hat mir nämlich vorher noch niemand gesagt. Niemand. Ja, ja, also ich würde sagen, dass damit kann man sagen, Humoralpathologie, ein skeptischer Podcast, Myth Busted. Ja, apropos Mythbusters. Und das hat mich nämlich verletzt an der Kritik. Verletzt. Das hat mich persönlich verletzt, dass gesagt wurde, Folge 34 über Falknerei war nicht gut und Folge 35 über die Tiere, wo wir 1000 Hoaxes über dumme Non-Fictional Animals gebastelt haben, dass das auch doof war. Weil das fand ich für mich selber interessant, das hat mir Spaß gemacht und ich fand, das war eine unserer besten Folgen. Das war ein persönliches Highlight auf jeden Fall. Und by the way, ich habe noch was, ist mir noch eingefallen, der Bernardiner hat ja mal dieses Fässchen im Hals, das magst du so gern, Henning. Ja. Und das ist eigentlich auch, weißt du, wo das herkommt? Das hat mal ein Maler im 1820 rum ein Fässchen an einen Bernardiner gemalt und seitdem haben die halt ein Fässchen um den Hals. Weil ich dachte, das sieht besser aus. Und da ist drin heiße Schokolade, damit man wieder sich aufwärmt. Wenn man genau, das war von Edwin Landseer, dem berühmten Tiermaler. Der berühmte Tiermaler. So. Ja, der hat einen Wikipedia-Artikel. Da müssen wir jetzt auch anfangen, Tiere mit dummem Equipment zu malen, damit das auch... Einfach ein Fässchen. Ja. Naja, aber das nochmal so zum... Ich hoffe, wir haben jetzt keine Leute enttäuscht und wir haben vielleicht, ich meine, ich denke halt auch, die Leute, irgendwann muss man das halt auch. Wir sind halt auch, wir sind älter geworden, gesetzter und damit auch kindischer. Genau. Also für mich persönlich ist es motivierender, Folgen aufzunehmen, wenn das Themenspektrum sehr variabel ist. Ja, wenn ich nicht weiß, was kommt. Es ist ja nicht so, dass man jetzt gar nichts mehr über so Themen machen würde, sondern immer, wenn was Lustiges ist, was man findet, was wirklich interessant ist, dann kommt es ja durchaus vor. Nur halt die lustigen Tiergeschichten sind auch interessant. Ja. Ja. Oder Spotted. Oder Spotted Tübing, ja. Aber ja auch, dass keiner nach diesem Podcast irgendwie mehr alleine ist, dass er einen Partner finden kann. Das ist unser eigenes Ziel. Ich meine, Helge und Lea haben wir schon zusammengeführt. Genau, bei uns. Genau, das erste Moralpathologie, Ehepaar. Ja, ich hoffe, wir werden auf die Hochzeit eingeladen. Ja, wir kommen auf jeden Fall. Auch uneingeladen. Wir sind die ganz viel trinken und alles kaputt haben. Und ständig albern kichern. Sind wir nicht die sich zwei Tage vorher abmelden? Wir sind die doofe Spiele machen. Genau. Mhm. Peinliche Spiele. Ich bin der ganz alleine Je T'aime singt. Ich singe Jane und Serge. Sehr schön. Da freue ich mich schon drauf. Doch. Ja. Aus dem ZDV. Jane. Er macht gute Photoshop-Kurse. Also zusammenfassend müssen wir vielleicht sagen, ein roter Faden soll für uns weiterhin ein rotes Tuch bleiben. Ja. Genau, wir erfinden uns immer wieder neu. Richtig. Jede zweite Folge. Vielleicht. Das sind so wie Star Trek. Bei uns ist jede ungerade Folge nicht so gut und jede gerade Folge auch nicht so gut. Aber gut sind die Mini-Episoden in der Mitte. Ja, die Webisodes. Genau. Die Punkt-5-Episoden. Und Voyager. Aber wir haben auch nette Nachrichten bekommen. Wir haben eine E-Mail bekommen an Humoralpathologie. Die liest sich, guten Tag. Ich habe eben deine Nachricht auf http://humoralpathologie.de gesehen. Ich war auch lange auf dieser Website aktiv. Bin jetzt aber zu http://flirt-online.ch gewechselt. Da ist einfach mehr los und man lernt schneller interessante Leute kennen. Meine Name dort ist Curly. Schau doch mal vorbei. Gruß, Curly. Ja. Und dazu kommen wir auch zu unserem Sponsor der Woche. Das ist nämlich flirt-online.ch. Nur für unsere Schweizer Hörer. No weil wir way. Komischerweise in letzter Zeit sehr viele neue Hörer aus Österreich und der Schweiz bekommen haben, weil wir immer so nett zu diesen Randnationen sind. Hm. Wie nennt man und damit war es die Eidgenossen und die Schluchten-Scheiße. Ja, ich muss dazu sagen, wir haben ja wie wahrscheinlich alle im Internet diese Porno-Suchmaschine gefunden, wo man sehen kann, was Leute in aller Welt so suchen. Ja. Und liebe Österreicher, auf Platz 1 German und auf Platz 2 Germany. Also überlegt euch nochmal, ob das so seine Richtigkeit hat. Aber auf Platz 3 DJ Ötzi. Ja. DJ Ötzi. Ja, die hatten komische Suchsachen zum Teil, aber egal. Das kann sich jeder anschauen. Ich habe es auch einmal getwittert, wenn das irgendwie an einem vorbei hätte gehen sollen. Aber es ist hochinteressant. Ein soziales Experiment. Ja. Nee. Soziologisches Experiment. Ein soziologisches Spreadsheet. Auf jeden Fall ist das halt eine Singlebörse im Internet. Und dank zahlreicher Singlebörsen und Online-Treffs im Internet haben wir zu jeder Tages- und Nachtzeit die Möglichkeit, das knisternde Spiel zwischen Mann und Frau zu spielen. Rede ist vom Flirten. Ach so, ich dachte, wow. Knusper-Schokolade. Das ist der Text von denen selber. Dachte, von Mund zu Mund weitergeben. Ja, genau. Neben sich und genau. Dann knistert. So wie wenn man mit Katzen mit so einer Plastiktüte spielt zusammen. Aber nur zwischen Mann und Frau? Zwischen Mann und Frau. Ein bisschen diskriminiert ist das schon. Es ist nicht homoflirt-online. Ja, man kann immer noch auf girlflirt.de gehen oder Gay Romeo. Ja, das stimmt. Oder auf, wie heißt das nochmal, das, wo man einfach nur Sex sucht? Humoralpathologie. Bang with Friends. Nein, für Männer. Von Männern für Männer. Grindr, genau. What? Ich weiß nicht, ob es das hier überhaupt gibt. Ich glaube. Ich habe das letztens irgendwo gesehen, dass einer von meinen Freunden das benutzt hat. Naja. Es werden keine Namen genannt. PC-Tim. ist da auch mein Alias. Ja. Also für alle Leute. Auf Grindr. Die auf bärtige Adoninnen stehen. Ja, das ist total gut, weil man kann da so GPS-mäßig gucken, wer ist offen für ein bisschen Grinding in meiner Umgebung. Da kann man sehen, da ist jemand im selben Haus. Oh, das bin ich. Hoppla. Kann man auch sortieren? Je nach so Bär oder Twink oder was, worauf man gerade halt steht. Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert, aber wäre interessant. Ja, nächstes was Mal. Ist Twink? So, du kennst dich überhaupt nicht aus. Ich kenne mich gar nicht aus. Also ich weiß, ja was Bär ist. Das kann man sich gut vorstellen, was Bär ist. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Also wir sind so halbe Bären, wir sind glaube ich nicht. Nee, wir sind nur nicht völlig Bär. Genug. Ja, man braucht halt vorne und hinten viele Haare und das habe ich. Auf dem Rücken habe ich immer nur so zwei. Ist ja traurig. Ja. Die dafür ganz lang. Okay. Zopf. Mhm. So kleine Red Tails. Schwäbischer Zopf. Ja. Naja, das Gute an unserem Sponsor, um darauf zurückzukommen, sorry, Flirt Online CH, wir sind ein bisschen abgedriftet, haben den roten Faden verloren, mag man sagen. Die haben auch ein paar Tipps und ein paar Sachen noch, wie man das am besten benutzt, so etwas, ein mächtiges Tool wie das Internet. Wow. Egal, ob Sie einen neuen Partner, eine feste Beziehung oder nur einen schnellen, aufregenden Flirt suchen, bei Flirt Online CH werden unsere Hörer fündig. Und die Seite hat auch einen FAQ, wie man im Internet schnell und erfolgreich neue Konzepte knüpfen kann. Oh, das habe ich ja geschrieben, um das anzumoderieren. Sieht man mal. Um überhaupt auf einer Single-Börse gefunden zu werden oder mit anderen Mitgliedern in Kontakt zu kommen, muss man sich registrieren und ein Profil anlegen. Die Devise dabei, lieber zu viel als zu wenig eingeben. Aus, an Anführungsstrichen, Erfahrung, weiß Flirt Online CH, die Seiten, dass Profile ohne Foto rund 6-mal seltener angeklickt werden. Ach, Erfahrung oder Datenbankauswert. Ja. Und während der Kontaktaufnahme gilt es dann, wie im realen Leben, einfach nur Spaß haben. Und Spontanität und Offenheit sind dabei oberstes Gebot. Und genau. Das Gute ist für uns Schüchterne, das Internet hat den Vorteil, dass die Frauen oder die Männer, wenn man mit denen flirtet, nicht einfach weggehen können. Oder einem einen Drink ins Gesicht schütten können. Genau. Das ist dann der Vorteil, also, Schüchterne. Darf man keine Angst haben. Und wenn man jetzt den hübschen Mann auf der Straße anspricht, der einen dann in die Eier tritt und sagt, du Homo? Ja. Da muss man keine Angst haben, bei Flirt Online CH. Gut. Und das Wichtigste, schreiben Sie noch, üben, üben, üben. Machen Sie es wie die Franzosen und die Italiener. Was? Lassen Sie keine Gelegenheiten aus. Das ist aber ganz schön rassistisch. Vor allen Dingen keine Gelegenheiten aus, La Dolce Vita zu leben. Machen das die Franzosen auch? Die leben auch La Dolce Vita. Ja. Ja. Da heißt also, das nur anders. Heißt jetzt registrieren. La Dolce Vita. Deutsche Vita. Liebe Hörer, und man kann dort 10% bis 20% an der Aufnahmegebühr sparen. Vielleicht. Was kostet das denn? Weiß ich nicht. Das stand da nicht. Vielleicht kostet das auch gar nichts. Vielleicht muss man sich auch nur mit Facebook registrieren. Aber wenn die schon so shady Werbung an uns schicken, an unsere Humoralpathologie-Seite, wo sich ja auch schon viele einsame Herzen getroffen haben, Ja. Zwei. Jetzt sogar offiziell. dann kann man Helge und ja, von der von dieser komischen Werbung kann man davon ausgehen, dass es vielleicht nicht so die seriöse Seite ist. Außerdem hatten die Schreibfehler drin. Aber das weiß ich immer nicht so genau, wenn das Schweizer Seiten sind. Vielleicht, ach, vielleicht schreibt man das da so. Geschrieben dort, ja. Zum Beispiel, ich habe kalt und sowas. Genau. Ja, okay, damit haben wir das Housekeeping, glaube ich, soweit fertig. Ja. Hey, ist euch schon mal aufgefallen, wenn man so Filme im Kino guckt, wie zum Beispiel Volcano mit Pierce Brosnan? Nein. Mit wem ist Volcano? Mit Tommy Lee Jones. Mit Tommy Lee Jones. Dann denkt man, wow, ein Katastrophenfilm, ganz schön heftig. Die halbe Ostküste oder Westküste oder irgendwelche Küste wird vernichtet. Und das ist schon ganz schön dramatisch. Warum steht da auf dem Plakat drauf, Volcano, the coast is toast? Das ist doch nicht ernst gemeint, oder? Aber es ist ernst gemeint. Dieses Phänomen nennt sich Film-Taglines. Und ich habe deswegen mir ein paar rausgesucht und habe dabei ein paar neue Filme auch gefunden, wie zum Beispiel der Film mit der Tagline Unwittingly, he trained a dolphin to kill the president of the United States. Das ist der 1973. Ah, ich weiß es. Ich weiß, wer damit spielt. Das ist mit Kirk Douglas? Ich glaube, oder Gregory Peck oder so. Ich weiß es nicht. Ah, ich kenne den Film. Der hat sogar einen Oscar gekriegt. Was? Nee, das glaube ich nicht. Doch. Echt? Den Oscar oder für was? Also Spoiler, das Wort Dolphin ist im Titel. Nein, das ist auch kein Quiz jetzt. Das ist nur um zu sagen, das ist der Film The Day of the Dolphin. Ja, von dem ich nicht wusste, dass es den gibt von 1973. Der sogar, und das ist keine Komödie, sondern das ist ein Sci-Fi-Thriller. Ja. Und es geht wirklich darum, dass so Delfine ausgerichtet werden, um den Präsidenten auf der Yacht zu sprengen oder irgendwie sowas. Ja, jetzt zum 40-jährigen Jubiläum in der Criterion Edition erschienen. Oder auch nicht. Oder Süddeutsche. Eventuell. Süddeutsche. Criterion Edition entschieden. Das fand ich auf jeden Fall lustig, dass es den Film gibt. Dann habe ich gefunden, einen Film mit Chuck Norris, den kennt ihr auch nicht, aber es ist nur lustig. Der hat hier Checkline, Science created him, now Chuck Norris must destroy him. Der Film ist von 82 und ich wusste nicht, dass es da schon so möglich war, Chuck Norris im Titel von einer Tagline zu nennen. Das ist nämlich Silent Rage. Vor allem das Gute ist, der erste Satz von Wikipedia ist, Silent Rage ist ein Romantic Action Science Fiction Horrorfilm von 1982 mit Chuck Norris. Romantic? Romantic Action Science Fiction Horror. Romantic? Ich finde, das Wort Romantic passt da nicht rein. Ja, es ist irgendwie. Das passt meistens nicht. Odd mit one den out. Anderen Worten zusammen. Nee. Und es geht darum, dass in der Verrückte oder der Geisteskranke John Kirby verrückt wird in Texas und zwei Leute umbringt und dann von dem Sheriff Daniel Dan Stevens, Chuck Norris und seinem Deputy festgesetzt wird und dann aber kommt es am Handgemenge und er wird fast umgebracht, dieser Kirby. Und dann kommt er in ein Institut, wo ein Psychiater, Tom Haleman, mit anderen Medical Doctors arbeitet und die auch aber Geningenieure sind, kann man sagen, Genetic Engineers. Und sie versuchen, Kirby zu retten und sagen, dass sie vielleicht einfach mal eine neue Formel an ihm ausprobieren sollten. An dem Kirby. Oh, eine neue Formel. Aber da sagt Dr. Hellman, vielleicht lieber nicht, weil er ist ja ein Psycho, der Kirby. Das machen wir vielleicht nicht, unsere komische Genformel. Und der andere Doktor sagt, okay, das machen wir vielleicht nicht. Du hast recht. Und dann, als Dr. Hellman aber weggeht, macht das trotzdem. Und damit haben sie dann einen unzerstörbaren Killer gegen den Chuck Norris. Und das ist dann, wo der Romance-Teil. Das glaube ich auch. Was ist das für eine dumme Story? Da wird ganz viel geromanced. Ja. Naja, ich habe eigentlich vor allen Dingen einen Quiz vorbereitet, aber erstmal noch, den Film gibt es auch. These women are serious about their taste in men. Und das ist die Tagline von dem Film Cannibal Woman in the Avocado Jungle of Death. No way. Von 1989. Avocado. Ja. Ist so ein italienischer Film, oder? Ich weiß es nicht. Ich denke, ich habe das nicht nachgeschaut, aber ich weiß, wo im Namen Cannibal vorkommt, die Filme will man nicht sehen, auch wenn die einen lustigen Titel haben. Und die kommen immer aus Italien, glaube ich. Mhm. Außer jetzt der neue Film von Eli Roth ist ja auch ein Kannibalenfilm. Ja. Aber der macht ja eh doofe Filme und findet sich dabei cool. So ist es. Aber er macht ja jetzt auch bald eine eigene Netflix-Serie. Ist ja auch eklig. Das macht ja auch jeder. Ich hoffe, die ist ungefähr so wie Cards of Houses. House of Cards mit Kevin Spacey. Mhm. Ja, das ist meine persönliche Empfehlung, auch wenn Folge 11 ein bisschen WTF ist. Jo, dann geht's mal los mit dem Quiz. Ihr kennt die Regeln. Wer die richtige Antwort sagt, kriegt einen Punkt. Wer am Ende am meisten Punkte hat, hat gewonnen. Ich weiß gar nicht, was das Quiz ist. Du sagst die Tagline. Ich sage die Tagline, ihr sagt den Film und extra Punkte für das Jahr, in dem der Film gemacht wurde. Okay. Also die Challenge accepted. Ist Sea Evil. Und Sea ist geschrieben S-E-A. Deep Blue Sea. Nein. Die habe ich da nicht aufgeschrieben, aber die ist ganz dumm, weil die ist irgendwie brighter, stronger, smarter. Und der Film ist definitiv nicht smart. Aber die Haie sind ganz smart. Ja, ich weiß. Irgendwas mit Shark Attack. Also Sea Evil. Das hat auf jeden Fall was mit Meer zu tun und mit Schiffen und Böse. The Sphere. Das Geisterschiff. Genau, Ghost Ship. Oh, scheiße. Das von? 2003. Aber sehr gut. Nicht schlecht. Ghost Ship von 2002. Sea Eineinhalb Evil. Punkte. Das ist der Film, den ich immer nur in der Videothek gesehen habe und dachte... Nein. Okay, dann ist es ziemlich einfach, auch wenn man den Detektor noch nicht gehört hat. Love is in the hair. Hair? Nein. Hairspray. Nein. Sohan. Nein, es kommt nicht Hair im Titel vor und es ist eine romantische Komödie. Ach, Something About Mary. Genau. Oh nein. Auch 2000 oder so. 99. 98. Okay, aber nicht so schlecht. Okay, der ist einfach. An Adventure, 65 Million Years in the Making. Ja, okay. Jurassic Park. Genau. Jurassic Park. 1993. Das ist natürlich für uns einfach. Wer hat jetzt gewonnen? Alle außer Becker haben gewonnen. Ich habe extra Punkte. Tim hat normale Punkte. Ja, Tim hat einen, Roger hat einen und Henning hat zwei. So. Wie? Gibt zwei für die Jahreszahl? Du hast die Jahreszahl noch eingemacht und ein. Und das aber schon, Tim hat zwei. Okay, dann Tim hat zwei. Ist egal. Ist auch egal, das interessiert ja keines auch. Ich merke mir, wie viel ich habe und lüge am Ende. Meine Favorite Tagline, vielleicht wisst ihr es, weil ihr das schon mal gehört habt, aber sonst ist es nicht so einfach. This time it's personal. Es ist ein Tierhorrorfilm. Ja. Oh. Ein Tierhorrorfilm? Ja. Orca? Nein. Das ist eine Fortsetzung von einer berühmten Tierhorrorfilmreihe. Eine berühmte also Jaws 2? Nein, die ist it's dangerous again to get back in the water oder irgendwie sowas. Nicht so, aber so ähnlich. Predator 2? Nein, das ist ja kein Tier. Nein, aber Jaws 4. Das ist doch der Film, wo der Hai den Leuten so über den Ozean folgt, weil er ein Personal Beef hat mit der Familie. Ja, so ist es auch bei Orca. Ja, okay. Aber da zündet er keine Jaws 4 The Revenge heißt das. Wenn man Jaws rückwärts schaut, dann ist es ein Film, der darum geht, dass ein Hai so lange Menschen ausspuckt, bis die eine Strandbar öffnen. Oh Gott. Ich bin mal gespannt, ob einer von unseren Hörern das gewusst hätte. Aber wir könnten auch einen Punkt gewinnen, wenn ihr sagt, wann Jaws 4 in die Kinos kam. Kam es überhaupt in die Kinos? Kinos, der war in den 80ern, glaube ich, noch, oder? Ja. Hm. Vielleicht kam, oder wann der überhaupt veröffentlicht wurde? 87. Vier, ja. Punkt. Yay! War das der in 3D? Voll geraten. Nee, das ist Jaws 3D. Ach so. Was für eine blöde Frage. Ja, also wirklich. Okay, jetzt wieder nicht so einfach. Aber der hat gewonnen gegen zwei andere Taglines. Und zwar ist die Tagline Vietnam can kill me, but it can't make me care. Hä? Oh, Moment. Ihr könnt raten, welcher von den drei Filmen das ist. Entweder Platoon, Apocalypse Now oder Full Metal Jacket. Ich glaube Full Metal Jacket. Ich will da nicht raten. Full Metal Jacket. Platoon. Okay. Dann sage ich Apocalypse Now. Okay, Full Metal Jacket. Von? Weil da geht es darum, dass Leuten das egal ist. Ja. Irgendwie. Singen sie da nicht am Ende so ein Mickey Mouse Lied? Ich weiß nicht, ich habe den nur noch, ich habe die alle, ich habe noch keinen von diesen drei Filmen gesehen. Ich habe alle nur gesehen. Full Metal Jacket. These Vietnam Movies can't make me care. Apropos ist das so Vietnam. Wie immer Ärger mit Major Payne. Ja, so ungefähr. Ich glaube, der ist eher so wie Hot Shots 2. Okay. Nee, aber das Gute ist, apropos Vietnam, wolltest du noch sagen? Achso, ich wollte nur Nikolaus grüßen, der gerade in Vietnam ist. Ja, cool. Alles Gute an Nikolaus. Der hört das ganz bestimmt nicht. Ja, der ist auch von 87, wenn keiner das weiß. Aber die anderen beiden Taglines sind übrigens, gegen die jetzt das gewonnen hat, sind The first casualty of war is innocence. Oh. Ist Platoon. Und der zweite von Apocalypse Now, den ich extrem schlecht finde, der ist The horror. Dot, dot, dot. The ja. horror. Ja, das ist aber die berühmteste Line aus dem Film. Echt? Und dem Buch. Ich dachte, ich liebe den Spruch von Napalm am Morgen. Ist, ja, ist die berühmteste Line. Mhm. Und You Want Girlfriend Vietnam. Ja, Charlie Don't Starve. Ich dachte, ja, Me Love You Long Time ist die berühmteste ja. Line. Ich habe sie nicht gesehen, ich weiß alles. Das ist ja wohl mein Außer The Horror. Ja, das wusste ich nicht, ehrlich gesagt. Dann machen wir jetzt mal einen schönen Vietnam-Themenfilmabend. Sollte man den Redux gucken oder normal? Redux. Echt? Warum? Wow. Länger. Länger und horroriger. Warum heißt denn dann Redux, wenn er länger ist? Das hört sich für mich an, als würde man es reduzieren. Ja, ist doch eine Redox-Reaktion. Nicht Expand oder so. Expax. Redux, nicht Redox. Bekloppt. Was heißt denn das Redux? Weiß ich nicht. Das ist so wie Street Reductus. Fighter 2 Alpha. So, nochmal Direct Alpha. Egal. Was der Anfang ist. Redirected. Ist das so Mux? Mux, Demux. Redux. Hm. Egal. Naja, okay. His story will touch you, even though he can't. Oder Michael Jackson. Oh, Ghost. Fast. Nein. Oh. Ghost wäre gut gewesen. Das ist ein Ich habe vergessen, wie der Film heißt. Mit Chevy Chase. Wo Daniel unsichtbar ist. Und Tennis spielt. Ich weiß nicht. Invisible Man heißt der Film, glaube ich. Ja. Oder? Ja, ich glaube, ein unsichtbar. Nein, es ist auf jeden Fall ein Film mit PC Tim Burton. Oh. Hä? Ah, Edward Scissorhands. Ja! Yay! Punkt 91? 90. 90. Oh. Ich wollte noch Hollow Man sagen. Hollow Man, der ist doof. Doof. Jetzt habe ich noch einen, der ist auch komisch, finde ich. The Bitch is Back. Ah, das weiß ich eigentlich. Beethoven 2. ein Schweinchen namens Babe 2. Mother Instinct. Sex in the City 2. Das ist eine Fortsetzung von einem Horror-Franchise. Ja, ich weiß, ich kenne eigentlich den. Von einem beliebten, der hat auch andere Taglines, zum Beispiel eine andere Fortsetzung hat, die berühmte Tagline Whoever wins, we lose. Ah. Und das ist ein Versus-Film. Ach, Alien 2. Alien 2. Aliens. Nee, Alien 3 ist The Bitch is Back. Echt? Warum auch immer. Ja, weil Sigourney Weaver wieder dabei ist. Ich weiß nicht, wer ist denn The Bitch? Alien? Ripley? Das ist auf jeden Fall nicht das Mother-Alien, aber das ist komisch, oder? Ja. Ja. Naja, der wäre total gut, der Film, wenn David Fincher das hätte so machen dürfen, wie er es gewollt hätte. Ja. Bla, bla. Im Editing kaputt gemacht, wie immer. Ja, genau. Genau wie Pootie-Tank. Ja, und Alien 4. The Bitch is Back? Ja. Alien 3? Ja. Enttäuschend, ne? Ja, das im Weltraum sieht dich keiner kopfschütteln. Ah, dazu habe ich auch einen schönen. In space, no one can eat ice cream. Oh, das habe ich letztens gelesen. Warum wisst ihr denn sowas? Keine Ahnung. Nee, das ist Killer Clowns from Outer Space. Ja, das habe ich letztens gelesen irgendwo. Der ist schön, weil das ist ja die berühmte Tagline von Alien 1. Ist das ein anderer Film als Ice Pirates? Ja. Aber der ist auch in Outer Space. Ja, der ist nicht so schwer. Das ist von einem Film von 2010. Und die Tagline ist Titans will clash. Prometheus. Ah nee, falscher Film. Percy Jackson und die Sons des Olymps. God of War 3. Ja. Das ist ein Spiel. Aber der ist auch noch einfach What you gonna do? A bad boys. Genau. Der ist auch noch einfach Size does matter. Godzilla. Ja, von? Ja, der von 1998. Ja, sehr schön, Herr Ding. Du. Und da passt auch gut, heißt das Matter passt auch gut zu The longer you wait, the harder it gets. Das ist nicht so einfach. Aber fand ich lustig. 40-year-old virgin. Oh je. Und hier, ja, zwei Taglines, die ich beide gut finde. Entweder Escape or Die Frying oder This Ain't No Chick Flick. Und das ist Chicken Run. Ah, Chicken Run. Clipper. Den habe ich auf DVD. Echt cool, ja, ich hatte den nie gesehen. Der ist schön, den kann ich dir ausleihen, wenn du möchtest. Wow. Kannst du mir den brennen? Vielleicht das ist illegal. Okay, aber ich leihe mir den gerne aus. Ich habe hab dir Sonnenschein wiedergegeben, oder? Hanami, oder? Oder habe ich dir noch nicht wiedergegeben? Hanami? Hanabi. Hanabi. Ich hatte schon gedacht. Gerade noch gerettet, um Himmel. Nicht Doris Dörrie. Aber apropos, Henning Story, kennt Doris Dörrie jetzt. Ja, nein, das, darüber darf ich nicht reden. Ja, weil Henning hat leider eine Verschwiegenheitsklausel unterschrieben. Ja. Für seine japanische Übersetzung für eine gewisse Frau Dörrie. Ich saß gestern im Zug. Jetzt krieg ich Ärger. Soll ich das rausschneiden? Nein. Das ist schon zu spät. Ich saß vorgestern im Zug und da hat mich ein Typ angesprochen und gefragt, was ich studiere. Und der war so 60 oder so. Und dann habe ich ihm das erzählt. Und dann hat er gemeint, oh, kennen Sie den Film Kirschblüten? Hammer Mama. Dann habe ich gesagt, nee, gesehen habe ich den noch nicht, nur vom Hörensagen. Und dann hat er mir den Komplettfilm erzählt. Ja. Da denkt man nämlich erst, der Mann stirbt und dann stirbt er. Was glaubst du, wie oft ich diesen Film schon komplett erzählt bekommen habe? Ich glaube, mindestens dreimal. Von wem? Von deiner Mutter? Nee, von verschiedenen Leuten. Ich so, das interessiert mich nicht. So ein schöner Film, der ist ganz toll. Und dann ja, zwei Leute sterben an Krebs. Die alte Kunst des Butoh-Tanz von seit 1970 gibt es die. Das ist so ein Quatsch. Butoh und Hammer Mama. Ja. So japanisch. Also das ist echt, das ist so schrecklich. Bahama Mama. Bahama Mama. Ich hasse dieses Aufgeilen an östlicher Kultur. Genau wie Erleuchtung garantiert war auch so schrecklich. Obwohl der hatte den Vorteil, dass die ganzen Ochsenknecht-Kinder mitgespielt haben. Als Babys? Jimmy Blue und so halb als Babys. Wilson Gonzales. Ja, und Christian Guinness. Uwe Ochsenknecht macht jetzt Werbung für Appenzeller Käse. Habe ich gesehen. Da sitzt er neben so zwei schweigsamen, so verkleideten Schweizern. Die so sehen, als würden sie gleich das Alphorn auspacken und ihm einen drüber ziehen. Und sagt so, wenn ihr mir das Geheimnis von Appenzeller verratet, dann bringe ich euch richtig Deutsch bei. Das ist die Werbung. Nett. Was? Ja. Und dann sagen die, nein, machen wir nicht. Und dann ist die Werbung vorbei. Ja. Das war auch ganz awkward für die Schweiz. Wieso Ochsenknecht? Die wird bestimmt in der nicht. Schweiz gezeigt, ja, die Werbung. Haben ihm halt so gut so imponiert in Stonk. Mm. Aber wer hat mir letztens erzählt, dass Uwe Ochsenknecht total muskulös ist und mir auf die Fresse hauen könnte? Oder war das Heiner Lauterbach? Das war Heiner Lauterbach. Verwechselt ihr immer. Das glaube ich auch. Jetzt, wo der immer so cholesterinfreie Butter benutzt, ja. hat das ganz schön. Ich habe so ein Bild im Spiegel gesehen, dachte ich. Ja, aber ich fand das schon irgendwie armselig, wenn Leute sagen, pass auf, sonst sage ich Heiner Lauterbach, der haut dir auf die Fresse. Das ist noch dümmer, als ich hole meinen großen Bruder. Ja, oder die Bandidos. Womit ich an meiner Geschichte wäre, wenn ihr die hören wollt. Ja, bitte. Okay. Gute. Wie ihr vielleicht noch wisst, arbeiten Becker und ich in einem sehr netten Lokal zusammen. Ich will da auch mal arbeiten. Alle wollen da mal arbeiten. Bald, ja. Nee. Ich muss das überhaupt wirklich machen, weil mein Geld geht aus. Oder wir werden 1000-mal geflattert. Aber das sollte nicht die Einkommensquelle sein. Nee. Das wäre nicht gut. Flatter ist kein. Das ist keine Grundlage, kann man nicht von leben. Nicht sozialversicherungspflichtig. Ja, und als ich das letzte Mal gearbeitet war, hatten wir einen interessanten Gast. Der kam rein, hatte schon so Klamotten an, lange Haare, Jeansjacke, Totenkopfgürtel. Mhm. Und war auch schon, war nicht mehr ganz nüchtern, sagen wir mal so. Er war alleine. Er war alleine. Und hat sich dann hingesetzt und hat ganz oft Weißweinschorle bestellt, oder dreimal oder so. Weißweinschorle? Das ist jetzt nicht, was ich denken würde. Weiß man schon? So harte Kerne bestellen. Das war sicherlich PC Alfred. Das war auch irgendwie out of character. Das war echt. Naja, und eigentlich hat er sich ganz okay verhalten, hat niemanden belästigt oder sowas. Hat sich zu ein paar Frauen an den Tisch gesetzt, hat denen ganz oft Runden ausgegeben und die hatten auch nichts gegen ihn. Aber dann irgendwann hat es umgeschlagen. Da ist er nämlich runter in den Keller gegangen und hat mit einer gewissen Person gesprochen. Da war DJ Pablo, oder? Im Keller? Im Keller war Latino-Nacht. Das heißt, die ganze Zeit war so Fruchtbarkeitskultur. Ja, das heißt auch Reggaeton. Ja. Und das ist cool, weil da grinden immer junge Frauen an älteren Latinos. Ja. Beziehungsweise umgekehrt. Ja, umgekehrt, glaube ich auch, ja. Ah. Jedenfalls. Ja. Jedenfalls kam er dann wieder hoch und dann hatte die Stimmung gewechselt und hat gesagt, wäre ich besoffen, ich bin nicht besoffen, aber dann hätte ich sofort eine geklatscht. Und was soll die Scheiße hier? Und ich will noch eine Weinschorle. Und ich habe ihm dann ein Taxi gerufen, weil er noch gehen wollte und dann hat er sich nochmal hingesetzt und ich habe ein bisschen mit ihm geredet, weil ich wissen wollte, was los ist. Und er meinte, ja, ich hätte ihn umgehauen, diesen kleinen Scheißzwerg. Aber ich will nicht nochmal in den Knast. Und Wenn ich das nächste Mal wiederkomme und ich werde wieder so behandelt, dann komme ich mit 30 Leuten. Die Bandidos, die machen den Laden hier klein. Dann habe ich gesagt, ja, bitte vielleicht nicht. Ich möchte noch weiterarbeiten und das ist da auch keine Lösung. Meine, ja, ja. Aber dieser Spasti. Giftimatz. Ja, wenn ich besoffen wäre. Also betrunken war er schon. Mit Weinschorle? Glaube ich nicht. Nee. Aber er hat ja auch vorher eigentlich nichts Schlimmes gemacht, aber unten hat er Ärger bekommen anscheinend. Ich sag, ich verschwinde aus meinem Laden. Ich habe ihn dann noch ein bisschen runtergeredet und meinte, ja, du bist okay, du hast nichts gemacht. Und dann hat er dich noch umarmt und die alle nicht eingegriffen. Umarmung bekommen nicht, war schade. Nö, wir uns gegenseitig auf die Schulter geklopft und gesagt, okay, wir haben kein Beef. Schön. Aber komm bitte nicht wieder mit deinen Leuten. Und dann, bitte geh für dann immer. Zeig dir ein Foto von mir. Kannst mich fotografieren, dass sie nicht mich umhauen. Ja. Genau. Naja, aber wenn sie sagen, haut den Kleinen um, dann werden sie ganz bestimmt nicht Henning umhauen. Ja. Was heißt das, Matter? Das. Aber das war lustig. Hab mich auf jeden Fall sehr amüsiert an dem Abend. Wer hat denn unten geschafft an dem Tag? Paul hat geschafft. Wann schaffst du eigentlich aber nächste Mal? Unser geliebter Chef war natürlich selber angeheitert im Keller. Ja, das ist auch immer gut. Hatte gedacht, den mag ich nicht, den schicke ich weg. Hm. Aber dann hatte er Angst später vor ihm, weil er dann gesagt hat, ich war im Knast, hau dich um, du ich komm mit den Banditos. Ja, das hat er wahrscheinlich ihm dann auch schon gesagt. Jetzt kennen wir auf jeden Fall beide jemanden, der im Knast war. Ja, aber der war halt wirklich nicht schlimm eigentlich, der war ganz friedlich. Ja. Und ja, das ist halt so, das ist ganz erstaunlich, man denkt ja immer, die kommen halt zurück und werden wieder gedriftet in den Sumpf, nachdem die im Knast waren. Aber der Typ, den ich halt kenne, der ist auch so. Der war recht lange im Knast und dann ist jetzt ist ja immer so die Ruhe in Person. Oder ein ganz netter Kerl. Aber trotzdem sollte man so Leute dann nicht reizen. Nee, nicht unbedingt, weil die haben immer noch Connections. Ja. See by the wire. Zu den Bandidos zum Beispiel. Dasselbe gilt für Uwe Ochsenknecht. Also jetzt weiß ich auf jeden Fall auch, dass es in Tübingen auch Rocker-Gangs gibt. Ja, das muss ich vielleicht, vielleicht in Reutlingen oder sowas. Wahrscheinlich sind es auch genau 30. Ich kann hier 31 Leute kann ich mobilisieren, dann bin ich da und ich hau dir aufs Maul. Die kommen vom ganzen Albkreis her. Von der Albra. Dralbra. Das war eine schöne Geschichte. Ist das Rätsel schon vorbei eigentlich? Ja, das Rätsel ist vorbei. Okay. Das Rätsel ist gelöst. Mhm. Also der Quiz. Tagline-Quiz. Okay. Das war ein sehr schönes Quiz. Ja. Ich gratuliere dem Gewinner. Ich glaube, wir haben alle den gleichen Punktzahl bekommen. Wie immer. Ich habe nicht so viel. Ich glaube, ich habe nur einen Punkt. Nee. Was? Tim hat mindestens zwei und Henning hat auch mindestens zwei. Na gut, aber der hat ja auch nachgeschaut in seinem PC. Das stimmt. Nee. PC-Tim hat nachgeschaut in seinem, sofort gegoogelt, PC. In seinem Hackergehirn. Wir eine Runde träumen. Ja. Ich bin bereit für ein Schläfchen. Träumen und dann schäumen. Bist du bereit, Becker? Ja. Gut. Ich war in einem Plumpsklo. Fast. Und wieder verdunkelte sich die Sonne und ein Arsch guckte herunter. Ich war in einem Labyrinth. Da träumten die Bücher. Du machst ein dickes Buch dabei. Ich habe ein dickes Buch dabei. Ist das Walter Mörs? Es ist Walter Mörs. Labyrinth der fliegenden Bücher. Labyrinth der träumenden Bücher. Stadt der staubigen Bücher. Ja, so, jetzt hast du genug Aufmerksamkeit auf dich gezogen. Okay. Ich und Sheldon Cooper saßen auf einer Wiese. Es war sonnig und hell. Er nahm Drogen zu sich, meinte, das fördert den Geist. Polizisten kamen und jagten uns fort. Vor einem Haus, das an der Wiese stand, nahm ich Platz und ich merkte, wie mich von der Seite etwas anstarrte. Ich blickte zur Tür des Hauses und eine Frau um die 40 starrte mich an. bewegte sich nicht und wirkte wie Stein, aber sie sah mich an. Das war deutlich zu fühlen. Zorn, Hass, Abneigung. Sie knallte die Tür zu und Sheldon sagte, dass wir flüchten müssten. Denn die Polizei wollte uns umbringen, dank der Frau. Wir fanden einen anderen Weg in das Haus. Da drin war es unordentlich, dreckig und total verwüstet. Von der Frau keine Spur, aber wir wussten, dass wir nicht alleine waren. Sheldon gab mir einen riesigen Nagel, den ich nutzen sollte, um jeden, der mir zu nahe kommt, zu töten, und er sperrte mich in einen Schrank. Er sagte, dass er sich opferte, um mir den Weg frei zu machen. Er rannte los, ich hörte seine Schreie, alles war tot. Alles war tot? Ich hörte seine Schreie, alles war tot. Ich kam leise hervor und nichts war mehr da. Ich stand in dem dunklen Raum und alles war ruhig. Ich lief dann durch das Haus und sah einen Raum mit einer Glaswand, durch die ich schaute. Dahinter war nichts zu sehen, aber man hörte und spürte, dass da was Böses war. Um nachzusehen, trat ich näher und die Glaswand stieß mich zurück. Es war, als ob ein Wesen mich wegdrang. Es brüllte und war so voller Wut und Hass, aber es war männlich und dort eingesperrt. Ich ging in den Garten, ein Freund saß an einem Teich und bat einen anderen, in das Wasser zu urinieren, um Frösche anzulocken. Es war wohl Krieg und es gab nichts zu essen. Es waren aber Marsch und Lennart, oder? Es kamen tatsächlich Frösche in vielen Farben. Sie hüpften in einer Reihe hintereinander und ließen sich fangen. Mit einem Eimer nahm mein Bekannter diese Frösche mit ins Haus. Ich sah mich um und entdeckte links eine Mutter, einen Vater, eine Tochter und ihren Verlobten, wie sie sich zu viert vergnügten. Es war inzestiös, aber da schienen sie in der Not nichts zu stören. Was für eine Not? Das war ja Krieg. Die Not der Geilheit. In der Not schlief ja der Teufel mit seiner Schwester. Außer, dass der Vater nicht von der Tochter berührt werden wollte. Ich ging wieder zur Glaswand. Das Wesen war stark. Wie gesagt, ich konnte es nicht sehen, aber ich fühlte es. Und es machte mir Angst, genau wie die Frau zuvor. Genau diese böse Aura, dieses Böse war schon fast eindringlich. Grauenvolles Gefühl. Ich wurde abgelenkt, weil mein Freund schreckliche Krämpfe hatte. Er versuchte zu schreien und lag auf dem Boden. Er hatte in einen Frosch gebissen und erstickte an dem Gift. Es war schaumig, was aus seinem Mund kam, und er quälte sich schrecklich, ließ aber den Frosch nicht los. Wir halfen ihm nicht. Der Urinfrosch. War das der Traum? Das war der Traum. Ich habe eine Interpretation. Okay. Sheldon Cooper repräsentiert den Intellekt in diesem Traum. Er gibt ihm Ratschläge und sagt, wie er sich verteidigen soll, aber dann wird sein Intellekt getötet, dann geht's nur noch ab. Zu viert. Zu viert. Bis auf den Vater, der nicht von seiner Tochter. In der Not. Nee, du nicht. Nee, das will ich jetzt nicht. Ich weiß gar nicht, wie man sowas träumen kann, weil ich meine, spätestens in dem Moment, wo Sheldon Drogen konsumiert, dann weiß man, das ist nicht ein Charakter, das kann nicht echt sein, ich würde aufwachen. Sofort. Ja. Das ist nicht Kanon. Und dann habe ich gemerkt, dass es ein Traum war. Ja. Also und als Quatsch, er gesagt, echt. Also als du vorgelesen hast, die mit den Fröschen in vielen Farben, dann habe ich gleich gedacht, ist nicht in gelben. Zack, vergiftet. Ja, das kommt davon. Ja. Der Gelbe ist deshalb der wurde Giftige. Ihm nicht geholfen. Das ist die Evolution. Ich habe übrigens den letzten Satz falsch vorgelesen. Da steht, wir halfen ihnen nicht. Okay. Ihnen? Ihnen. Oh, das macht ja alles anders. Dann muss Becker nochmal ihre Interpretation zurücknehmen, würde ich sagen. Okay, ich nehme alles zurück. Okay, danke. Du Arschloch, ey, ich nehme es zurück. Kein Problem. Das nimmst du zurück. Okay. Ich möchte mal wirklich wissen, ob das wirklich klappt mit dem Urinieren. Vielleicht sind Frösche ja so empfindlich, dass sie sagen, Urin, und dann gehen sie raus aus dem Wasser und dann kann man sie aufsammeln. Ich habe gehört, dass es Haie anlockt. Das ist ja wie, wenn man das habe ich gehört von Bear Grylls. Der hat das mal versucht. Aber wie? Der trinkt doch mal seinen ganzen Urin. Nee, manchmal, wenn er auf einer Insel ist mit Wasser, dann steht er am Strand, pinkelt ins Wasser und hofft, dass ein Hai kommt. Und was macht er dann? Weil er Appetit hat auf Hai. Versucht, den Hai zu fangen. Dann boxt er ihn auf die Nase und zieht ihn aus dem Wasser. Frisst ihn roh. Macht sich so ein schönes Kleidchen draus. Die Flosse kann man sich gut auf den Kopf tun und so tun, als wäre man selber ein Hai. Ja, andere Leute oder den Kopf mit und dann so aus dem Kiefer rausgucken. Oh, jetzt habe ich Lust, mich als Hai zu verkleiden. Was? Ja, das sieht so schön blöd aus. Das ist auch meine Fantasie. Ja. Ja, so ist das. Das war der Traum. Das war der Traum. Ich habe nachher noch einen anderen Traum, aber nachher. Okay. Okay. Okay. Okay. Sollen wir dann jetzt schon im Pub gehen oder sollen wir noch ein bisschen aufnehmen? Wir können im Pub doch weiter aufnehmen. Okay. Aber das muss man halt machen am Sonntag, im St. Patrick's Day. Genau, 30 Guinness trinken und. Ich kann auch noch was erzählen. Und zwar habe ich mir Gedanken gemacht über Witzbücher, die man schreiben könnte. Aha. Und ich hatte eine Zugfahrt. Und die war sehr, sehr lang. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, dass man ein Witzbuch schreiben könnte, das ausschließlich auf der Verwendung von verschiedenen Fonts basiert. Das Buch heißt Die 101 langsamsten Witze für die moderne Zeit. Und das ist alles in Times New Roman geschrieben, außer die moderne Zeit, die ist in Bookman Old Style und langsam in Helvetica. Aber das steht immer nicht dabei, das muss man wissen. Und ein Witz kann zum Beispiel gehen, geht ein Berliner nach Bonn. Und Bonn ist in Capitals geschrieben. Und deshalb ist es lustig. Ja, also die haben alle keine Pointe. Bis auf einen Witz, der hat eine Pointe und der ist aber in Windings geschrieben. Ja, das war... Typografie-Witzebuch. Das ist zu High-Concept. Ich würde das auf jeden Fall kaufen, aber kann das auch als Kindle-Edition? Ja. Nein. Wie viel davon? Ja, aber nicht nö. Man kann es trotzdem rausbringen. Es ist halt nicht so gut. Wie's. Ja, die Kindle-Edition ist billiger, aber die meisten Witze funktionieren nicht. Also ich kann dir sagen, als Buch würde es nicht funktionieren, aber als Kickstarter mindestens 10.000 Dollar. Ja, aber auf jeden Fall. So macOS-Benutzer, die können dann Windings ja gar nicht lesen. Wir haben das ja noch nie vorher gesehen. Vielleicht gibt es Snack-Dings oder so. Ja, gibt es. Snow-Dings. Snow-Dings. Und wie viele Kerning-Witze hast du drin in dem Buch? Ah, das wäre schön, wenn das noch so weit geht. Oh, da musst du mal überlegen. Aber ich finde, wir kriegen da locker 101 zusammen. Vielleicht können wir sogar 1001 einen Witz machen. Ah, oh, ist ein bisschen. Es wäre halt richtig scheiße, wenn man so ein 100 zusammen hat bei diesen Büchern und dann, ja, kacke. Vielleicht fällt es keinem auf, wir bringen es einfach raus. 101 Witze. Ja. Aber es sind nur 100. Ja, es sind nur 100 oder es zählt nach und dann wird das nicht dann... Das ist der 101. Das können wir mit unserem Dyslexie-Witzebuch machen. Ja. Die 101 besten Dyslexie-Witze. Sind es nur 100. Oh. Oder 110. Der 101. könnte ja sein, dass es nur 100 sind. Mhm. Zum Beispiel. Hast du noch mehr Ideen? Nein, noch nicht. Okay. Ja, doch, vielleicht noch... So. Ja, ich habe mir überlegt, ob man noch so über Stereotypen machen könnte, die man aber nicht kennt. Also, ja, so, weiß nicht, Burmesen-Witze. Aber dann geht ein Burmese beim Arzt und das ist dann lustig wegen irgendwas, was halt in Burma so der Fall ist. Da muss man erstmal gucken, googeln. Oder die besten Binnenstaaten-Witze und alle hoffen auf lustige Vatikanshoten, aber es geht nur über Lesotho. Ja, genau. Lesotho und ist ja... Es wäre ein schöner Witz, der darauf aufbaut, dass das eine Exklave und das andere eine Enklave ist. Oh. Schön auf der einen Seite, dass du dir darüber Gedanken machst, aber auf der anderen Seite werde ich schon traurig, wenn du über Witzebuch redest, weil ich weiß nicht, die meisten Hörer haben es wahrscheinlich bis jetzt schon gemerkt, aber dinowitze.de ist abgeschaltet. Oh. Ja. Ein Todesprojekt. Das gibt's nicht mehr, wir hatten kein Geld mehr dafür. Ja. Konnten wir nicht am Leben halten. Den Stecker gezogen. Bitte kauf nicht die Domain, wenn wir irgendwann wieder Geld haben, dann kaufen wir die zurück und machen das ganz groß. Ganz groß. Ja, das toll. Groß weißt du, was jetzt passiert? Das neue Facebook. Das irgendein Hörer, diese Domain. Ja, und macht da und vertreibt da... Es wird dann eine Diss-Seite. Wir hatten eigentlich große Pläne. Wir wollten ja eigentlich daraus das größte Dino-Witze-Social-Network der Welt machen. Ja, aber nur für Dinos. Nur für Dinos. Und irgendwie haben wir niemanden gekriegt. Nee. Schade. Dann für Bären. Ja. Aber dann haben wir... Dann wurde es sehr erfolgreich, aber nicht so wie wir wollten. Aber dann kam Bruno, der Probleme. Ja. Ja, hat alles kaputt gemacht. Hat Schafe gerissen. Ja, bei dem stehen Bären in einem ganz schlechten Licht. Haben einen schlechten Leumund. Und Knut hat auch noch seinen Pfleger umgebracht. Ja. Stimmt nicht, aber. Doch, der hat ihm seine Krankheit gegeben. Durch die tägliche schlechte Laune, die Knut ausgestrahlt hat, hat er sich übertragen. Oh, je älter ich werde, desto gelber werde ich. Ich bin gar nicht mehr süß. Jetzt gehen alle wieder zu den Erdmännchen. Ja. Nicht hier haben. Scheiß Erdmännchen. Nö, die Erdmännchen sind voll goldig. Ja, sagen alle. Toll. Weil die so stehen. Ja. Und Ausschau mit ihren Händchen auf dem Bauch. Ja, kann ich. Tja, so sind Erdmännchen. Ich überlege gerade. Das waren sie aber auch schon vor 50 Jahren und da fand sie niemand so süß. Ich überlege gerade an einem Witz über Ariel, die Meerjungfrau, und Ariel ist immer in Areal geschrieben, aber dann habe ich festgestellt, dass es auf keiner Ebene lustig ist. Man könnte ja schon immer Asterix-Witze machen, indem man immer statt Lutetia Helvetica schreibt. Nein, das ist auch nicht. Keiner eben lustig. Oder Asterix-Witze mit ganz viel Asterix. Vielleicht wird es nicht 101 Witze, sondern 11. Asterix und Obelisk. Und Odol, nein. Asterix und Obelisk. Okay, danke. Es geht. Ich wusste, dass es geht. Ich habe es mir zumindest eingefasst. Heute Abend bringen wir es raus. Liebe Hörer, ich habe ganz lange noch Ideen gehabt, um festzustellen, dass Idefix auch ein lustiger Name ist. Die Idefix ist ja auch ein Wortspiel von der Idefix aus hier von. Ich weiß nicht, wie das heißt, aber ich weiß trotzdem, was du meinst. Ja, es gibt diesen einen Komponisten mit der Idefix. Der die Idefix hat und darum ist es. Ja, das ist toll. Ich hau mich weg. Berlioz. Berlioz, genau. Victor. Ja doch, das ist von Hector. So, Victor. Hector ist immer besser als Victor. Es ist peinlich, wenn man nicht mehr seine Komponisten zusammenbekommt. Ja. Ich weiß, dass sich die Hörer für uns alle gerade schämen, dass wir das nicht zusammenbekommen, weil jeder hat die doch drauf auf dem Kasten, seine Komponisten. Ja. Ich habe gehört, es gibt eine Bewegung, dass man jetzt umstimmen soll, alle Instrumente von A440 Hertz auf AS436 Hertz, weil das ist die weltweit beste Stimmung und das ist die Stimmung, wie das Universum gestimmt ist. Und das kann man daran sehen, dass wenn man das Verhältnis der Planetenumlaufbahn also die Geschwindigkeit des Umlaufs zu der Distanz, die sie von der Sonne haben, nimmt und alle das von den Planeten, die man so kannte bis 1800, alle aufschreibt, dann ist das eine Durtonleiter, aber nur, wenn man das A auf 436 Hertz gestimmt hat. Ohne Scheiß? Ja. Krass. Also ungefähr. Aber schon ziemlich. Warum früher Musik bei den Septim Artis Liberalis auf der Seite war mit Naturwissenschaften und Arithmetik und so weiter. Genau. Ich weiß jetzt, warum es Kunst länger gibt als Wissenschaft. Ja. Ich finde es krass. Ich finde es wirklich krass. Aber ich finde es auch scheiße andererseits. Weil ich würde mich umbringen, wenn das jemand machen würde, weil ich habe kein absolutes Gehör und ich habe lange trainiert, um diese 440 Hertz zu hören, das A. Ja. Und da muss man auch das alle jetzt wieder umzulernen, diese 4 Hertz. Du musst auch das Freizeichen beim Telefon ändern. Ja, muss alles ändern. Aber es gibt, ihr könnt mal auf YouTube schauen. Da gibt es ganz viele Videos, wo Leute Stücke halt performen, aber mit 436 Hertz. Ja, das ist die Dropped Hertz. Und eigentlich ist nicht, dass man halt das A auf 436 Hertz stimmt, sondern man stimmt das C auf 256 Hertz. Huh. Und dadurch verschiebt sich das A halt mit. Cool. Ja. Für unsere Musikfreunde. Ich habe gerade einen musikwissenschaftlichen Boner. Ja. Ich hatte sogar noch irgendwas gehört, aber das weiß ich nicht mehr. Sogar noch? Ich werde später doch, mal bei. Ich habe auch noch was gehört. Im Deutschlandfunk. Die Nachrichten. Ich habe auch was gehört im Radio. Ja, aber du kannst ruhig deine Nachrichten sagen. Ich habe nur irgendwas gesagt. Okay, ja, ich habe was gehört, nämlich, dass jetzt, oder dass man früh, dass Beethoven immer alles ganz schnell gespielt hat. Aber das wissen bestimmt schon viele Leute. Das wusste ich auch schon, bevor ich das gehört habe, aber es hat mich wieder daran erinnert. Nämlich, dass der als Beethoven taub war, hat man das Metronom erfunden. Und dann hat er alle seine Stücke nachträglich mit Metronomdaten versehen. Und das ist alles ganz, ganz, ganz schnell. So schnell, dass es keiner spielen kann. Und überhaupt nicht so, wie das heute gespielt wird. Und hier, man weiß nicht so genau, ob der es vielleicht freischimpft. Kommt das? In eine Familie namens Beethoven oder Chopin? Das kommt in Chopin, the movie. Der wollte nur zeigen, dass er das kann, so schnell. Und kein anderer. Ja, aber er hat es ja nur aufgeschrieben. Ich kann auch eine Zahl draufschreiben. So super. Ich glaube, Beethoven hat auch ziemlich... Der hat auch einfach geschummelt. Der hat auch von den Gesangsstimmen immer so komponiert, dass das nicht so gut die Leute singen können. Ja, war einfach ein Troll. Master-Troll. Aber halt so, okay, wenn ihr das nicht singen könnt, nicht mein Problem, ich will das aber so. Ja. Ich kenne Leute, die können das singen. Freude schöner Getter. Ich zum Beispiel, wenn ich nicht taub wäre. Freude schöner Getterfunken gibt es übrigens von David Getter. Ah, ich dachte, das war diese japanische Version. Da gibt es auch diesen japanischen Chor, der das mal gesungen hat. Freude schöner Getterhunken. Ja, das ist da immer so. Freude schöner Getterhunken. Aber so singen die das immer. Enough. Das ist ja das Schöne an Japan, dass immer zu Weihnachten das gesungen wird. Ja. Zu Weihnachten und zur Tag der Deutschen Einheit. Genug von Musik. Och, jetzt, echt schon? Jetzt wieder zurück. Aber es interessiert, das ist das Einzige, was mich interessiert. Bis jetzt. Es ist ja Sonntag, es ist ja ein idealer Tag, um klappen zu gehen. Hm. Und ich bin Single und möchte gern Frauen aufreißen. Echt? Wäre es gut, wenn es da Tipps gäbe. Ich möchte dir nur einen Übergang. Nein, du willst nur sagen, deine Freundin kann unseren Podcast nicht verstehen, weil sie kein Deutsch kann. Ja. Und deswegen kann ich das hier einfach so sagen. Richtig. Okay, das trifft sich gut. Denn heute bei Henriks Love Corner, unserer wiederkehrenden Rubrik. Ja, du kannst das gerne vorlesen. Nein. Ich kann dir das hier geben. Nein. Du kannst es haben. Ich habe mal mich gefragt. Ich bin jetzt trotzig. Wir haben jetzt ja Spotted gemacht. Wir haben jetzt ja ziemlich viel uns beschäftigt mit verschiedenen Kontaktanzeigen. Aber wie ist es, wenn man einfach mal so auf der Straße ist und Leute kennenlernen möchte? Wie flirtet unter einen Rock fassen. Ja, deswegen. Da kriegst du eine rein. Oder vielleicht sogar eine Anzeige. Tim, das ist ein ganz schöner Fauxpas. Ja. In unserer Kultur vielleicht, aber da, wo ich herkomme, da ist das Gebrauch. Man denkt in Österreich, ganz ohne Scheiß, in Österreich gilt Po-Grabschen nicht als sexuelle Belästigung. Tja. Okay. Ab nach Österreich. Ein Punkt für Österreich. Wir finden Österreich jetzt super. Also. Ich nicht. Ich habe mich gefragt, wie mache ich das? Und ich habe dann das Internet befragt natürlich und ich habe lange gesucht, habe einfach das oberste Ergebnis angeklickt, how to flirt oder sowas, weiß ich nicht, Top 10 Flirting-Tipps irgendwie so und bin Pick bei Ask Men gelandet und habe bei Ask Men mir ein paar Tipps geholt, wie man gut flirtet, aber komischerweise waren das eher so Sachen, was man beim ersten Date, worüber man so spricht. Und ich will das einfach mal so ein bisschen pitchen und ihr könnt sagen, was ihr davon haltet oder ob ihr mir ein paar Tipps geben könnt, weil da stand immer nur so allgemein, sag was Gutes über die Kleidung und ja, ich weiß nicht mehr. Deine Kleidung sieht nicht scheiße aus. Ja, mir fällt da nicht so richtig was zu. Du bist angezogen. Einfach nicht besonders gut. Jetzt Formel 1. Der erste Tipp, der mir ins Auge gestochen ist, war, man soll die Frau mit Gemälden vergleichen. Weil mit was? Nicht abgedroschen. Einfach mal so ein bisschen, da zeigt man irgendwie, kennt seinen... Wow, deine Augen, sie sind so intensiv wie der Schrei von Edvard Munch. Ich wollte auch gerade der Schrei sagen. Warum du, irgend so ein Gemälde von Rubens, daran erinnert mich. Ja. Wie Goyas Menschenfresser. Oh. Kennst du das, dieses Kubismus-Gemälde von Picasso, wo das so... Wo man nicht weiß, wo die Ohren sind. Nee. Also ehrlich ist es, wenn ich dich anziehe. Du siehst aus wie die Mona Lisa, nur hübsch. Das ist das Einzige, was mir eingefallen ist. Die Mona Lisa, nur hübsch. Ist schön. Aber das zeigt dann auch nicht so wirklich Kenntnis, weil Mona Lisa kennt jeder, oder? Also man muss nicht, das ist schwer, finde ich. Ich finde das gar nicht so einfach. Ja, wie will man denn da beeindrucken und nicht gleichzeitig beleidigen? Ja, du bist so schön wie die Venus von Botticelli. Von den Proportionen her, meine ich. If you know what I mean. Nein, ich kann das immer schlecht machen. Also ich würde das nicht empfehlen, diese Art. Ich finde es auch ein bisschen seltsam. Da muss man schon sehr gut bewandert sein in der Kunst. Aber ja, wahrscheinlich ist es, dass der oder die Gegenüber das nicht Deine ist. Deine Rundungen sind so schön wie die von einem Doraemon-Bild. Was? Hey, du hast ja so die Doraemon-Kopfmöpse. Ist das okay? Ist das Kunst? Ja, hey, was bedeutet das? Manga, Manga ist auch Kunst. Man kann auf jeden Fall immer auf Anime und Hentai vor allen Dingen zurückgreifen. Kennst du das? Ja, du guckst mit den Tentakeln? Deine Haare sind so wie die Tentakel. Ja, und guckst du Formel 1? Hast du das letzte Rennen gesehen? Guter Start von Formel 1, oder? Kann ich auch was sagen. Nämlich im undurchsichtigen... Wie war das? Im undurchsichtigen Motorenpoker musste Sven Vettel, heißt er so? Sebastian Vettel heute die Pole Position räumen und an seinen Kumpel Kimi Räikkönen abgeben. Oh. Undurchsichtiger Motorenpoker. Ja, das habe ich heute auf N24 in der Bauchleiste da gesehen. Formel 1 ist so blöd. Hey, ich gucke das auch. Es ist halt immer wieder. Nein. Das ist doof. Also, das ist überhaupt nicht. Das ist besser die als die Regelverstöße sind halt immer gut, weil wir ja irgendwelche Leute irgendwas viel, viel besser machen, als es erlaubt ist. Was ist das für ein Vergleich? Formel 1 ist besser als Tour de France. Da fahren Leute im Kreis. Das ist doch nicht die Alternative. Leute im Kreis, das sind meistens Männer. Und, Formel 1 besser als nicht Formel 1? Formel 1 ist immer besser als DTM. Und außerdem fährt Lance Armstrong kein Formel 1. Das heißt, es sind weniger Arschlöcher. Lance Armstrong hat auch nie Tour de France gefahren. Nicht rückwirkend. Wirklich. Außerdem fährt auch Sven Hannawald nicht Formel 1. Sag's immer ich habe gern. Genauso viele Tour de France gewinne wie Lance Armstrong. Ja, haben wir alle. Mhm. Ich glaube, das haben wir sogar vor drei Jahren. Ich habe auch genauso viele Formel 1 gewinne wie Sven Hannawald. Oder wie Lance Armstrong. Ich habe auch genauso viele Grand Slam gewinne wie Sebastian Schweinsteiger. Sag das nicht. Haben schon einige Sportler noch Karrieren in anderen Sportarten. Und wenn ich und Wayne Gretzky zusammen unsere Highscores teilen, haben wir immer noch jeweils höheren Score als alle anderen Hockeyspieler. Apropos Fußballstatistiken. Tim, du hast doch letztens auch eine interessante Statistik gehört, wo wir jetzt einen neuen Papst haben. Genau, und zwar hat Barcelona sämtliche seiner Spiele, die während eines päpstlichen Konklaves stattfanden, 4:0 gewonnen. 2. 4. Sobald ein Konklave ist, echt? Melden die auch sofort immer ganz über ganz, ganz gehetzt ein neues Spiel an. Ja. Einfach nur, um das weiterzuführen. Ja. Das ist echt, Fußballstatistiken ist eins, oder Sportstatistiken. Und hat sich diesmal auch bewährt? Aber es war auch letztens Spiel, oder? Ja. Gegen AC Mailand. 4:0 gewonnen. Was? Krass. Mhm. Das kann auch nicht sein. Das ist doch Absicht. Aber ist das nicht so? Das ist doch Absicht. Das bedeutet doch, wenn Gott abgelenkt ist vom Fußball und auf den Vatikan schaut, dann gewinnt Barcelona. Immer dann gewinnt Barcelona. Barcelona. Ja. Barcelona, nicht Barcelona. Barcelona. Also ich war in Barcelona im Urlaub. Ja, okay, wir sind ganz, ganz... Oh, jetzt, guck mal, jetzt haben wir schon ein komplettes Date hinter uns. Ein Date fertig, das war schön. Ja. Also Becker, du würdest jetzt nicht unbedingt drauf abfahren, wenn wir jetzt dich auf einmal mit Kunstwerken von... Du würdest uns alles nicht kriegen. Wir hatten alles, Politik, Religion, all die also guten die Hörer Themen. Brauchen gar nicht versuchen, dir zu tweeten mit Kunstvergleichen. Richtig. Lasst es. Okay, also, das sind immer gute versucht ihr. Ja. Also Kunst, Politik und Religion sind immer gute Themen beim ersten Date. Ja, mein Tipp. Das stand da auch noch später. Und das finde ich überhaupt nicht, weil ich finde, das ist das allererste, was ich machen würde, das abchecken. Ja. Das kommt darauf an. Wenn du mit jemandem nur ins Bett willst, dann ist es ein schlechtes Thema. Wenn du mit jemandem dauerhaft was machen willst, ist es ein gutes Thema. Stimmt. Okay, danke. Aber auch wenn du mit jemandem ins Bett willst, musst du wissen, ob der seine Schlachten kennt. Genau. Da muss man erstmal fragen. Ja. Varus Schlacht, hä? Wann war die? Wo war die vor? Wo war die? Und dann. Varus. Sagt, die weiß man nicht. Varus. So. Aber weiß man, die war in Haltern. Hat man rausgefunden letzte Woche. Warum weißt du das immer noch nicht? Das stand in allen Publikationen. Ja. Verfolgst du nicht die. Spätestens jetzt ist das Date gelaufen. Oh, nee. Toll, danke. Oder es ist erst richtig im Gange. Für toll. Dich vielleicht. Komme ich mir nicht mehr wie ein Date. Die Frau drängt schon zum Bezahlen, weil sie unbedingt mit ins Bett möchte. So wird sein. Oder der Mann. Ja. Okay, dazu passt ganz gut der Tipp, den fand ich auch doof. Drücke dich gewählt aus. Beeindrucke die Damen mit deiner Gelehrtheit. Und dazu war das noch genauere Tipps waren, lerne ein paar Fremdwörter, falls dein Vokabular zu beschränkt ist. Oder guck die Bedeutung von Wörtern nach, die du noch nicht so gut kannst. Die Gefahren dabei sind, benutzt jetzt nicht zu hochgestochene Wörter, beziehungsweise benutzt die Wörter nicht falsch und benutzt, weil das ist peinlich oder zu hochgestochen und benutzt auch keine Wörter, die du nicht so richtig kennst, falls sie dich nach der Bedeutung fragt, weil sie weiß es natürlich nicht, weil Frauen sind dumm. Ja, richtig. Weil es ist peinlich, wenn du dann nicht die Bedeutung kennst. Mit anderen Worten, diese Frau ist nur für dumme Frauen, diese Methode. Ja. Das fand ich auch. Das ist hauptsächlich was für Amerikaner, als das kompliziertere Worte lernen. Ja. Wir haben schon kompliziert genugende Worte im Deutsch, zum Beispiel genugen. Oder Dyslexie. Ja. Oder homophon und homonym. Ja. Das finde ich auch mal schön, wenn man Leute deswegen schön so rechtweisen kann. Nee, ist homophon, nicht homonym. Das ist ganz oben mit Tipps, mit Knallern wie dasselbe versus das gleiche. Ja. Und, ja. Und der heißt gleich sofort oder später. Also, man soll selber sich gewählt ausdrücken und nicht die Frau, wenn sie sich falsch ausdrückt, berichtigen. Mhm. Becker? Naja, finde ich schon. Also, nein, Frauen mögen das, wenn sie berichtigt werden. Männer auch. Alle Menschen. Das heißt anscheinend, nicht scheinbar. Ja, stimmt. Das heißt nicht das Einzigste. Es gibt nicht das Einzigste. Nein, bei eben ist kein D am Ende. Und auch kein T. Aber das sind ja Berliner. Mit denen aber der nächste Tipp wird uns auf jeden Fall weiterhelfen. Das ist nämlich, mach ein originelles Kompliment. Kein nicht originelles Kompliment. Wow, du hast eine Nase wie Kevin Bacon. Das gefällt mir. Siehst aus wie Skeletor. Anscheinend müssen die Tipps auf jeden Fall hier nicht original sein. Es wird wenigstens aber was Konkretes dann auch empfohlen. Zum Beispiel kannst du versuchen, ihr Parfum zu erraten. Ja, das geht immer schief. Tosca. Aber die Gefahr ist dabei, weil es dann völlig Wasser. Know your parfums. Kenne deine Düfte, weil sonst kann man sich damit auch ganz schön in die Nesseln setzen. Playboy-Parfum. Oh. Oder Ferrari. Ist das. Kernseife. Ja, Kerz ist das Kernseife, ja. Was du da tust. Das kann man doch nicht einfach erraten. Da muss man doch total gut sein in so Gerüche. Es ist nicht so, dass man es nicht üben muss, nee, bevor man datet. Tosca muss man nicht gut sein. Ja, okay. Aber wenn man jemanden mit sowas datet, dann. Ja, aber noch ein Tipp von mir auch. Wenn man, also, es ist gut, Chanel Nummer 5 zu erraten, aber es ist nicht gut, das so gut zu kennen, dass man sagt: Oh, du hast ja nur einen Knockoff von Chanel Nummer 5. Okay. Guter Tipp. Ja. Ja. Hast du in der Türkei gekauft, ne? Chanel Nummer 4,5. Der andere Tipp, was man auch machen kann: Man kann zum Beispiel jetzt nicht sagen, wow, dieser Pulli, das Ding da von Primark, das steht dir ja gut lecker, sondern es ist eher gut, so zu sagen: Wow, dieses Cremefarben unterstreicht ja wunderbar dein Teint. Aber das muss man machen, ohne dabei zu weiblich rüberzukommen. Steht da auch noch. Weil dann, ist es so. Dann war der Satz schon falsch. Dein Hemdfarbe passt gut zu meinem fetten Steak auf dem Teller. Oder wie war das? Deine Augenfarbe passt total gut zu meinem Bettlaken oder so. Ja. Oder sind deine Augen Sterne? Ist dein Vater ein dein Vater ist ein Dieb. Dein Vater ist ein Dieb. Warum? Dein Vater ist ein Astronaut. Die Sterne vom Himmel geklaut und sie dir in die Augen getan. Oh, okay. Sehr gruselig. Hat's mir getan, als du vom Himmel gefallen bist. Ja, schon. Das war ganz schön ein langer Fall. Ja. Das ist ganz gut, weil es ist auch noch ein Tipp, mach originelle Witze und keine nicht originellen Witze. Und da ist noch als Tipp, allgemeines Thema, also was gut ankommt, ist Schwiegeraltern. Nicht so gutes Thema, Geld. Schwiegeraltern? Schwiegereltern ist ein gutes Thema. Nicht so gutes sind Themen wie Geld oder, Geld oder Politik oder Religion. Oh, der das Euro. Thema ist Schwiegereltern. Ja, es ist Schwiegereltern, aber ich weiß, es gab noch ein anderes gutes Thema. Aber wie gesagt, DinoWitze.de ist nicht mehr da. Ja. Es ist jetzt nicht mehr so einfach, originelle Witze. Wie geht das? Sagt man da, oh, ich habe voll doofe Schwiegereltern. Ja, ups. Ich bin ja verheiratet. Oder deine Eltern sind voll scheiße. Meine Eltern sind voll scheiße, freu dich drauf. Die stehen morgen früh am Bett. Hm. Die werfen immer Bananen durch den dich. Raum. Ja, deine komischen Eltern. Ja, Mama, wenn du das hörst, schäm dich. Ja. Achso, nein, deine Mutter mag ich ja, die hat ja meine Wohnung gefunden. Das stimmt. Dein Vater, der wirft mit Bananen. Richtig, wirft mit Bananenschalen. Dein Vater ist ja voll der Donkey Kong. Ja. Aber echt. Ja, war nicht so gute Tipps. Ich habe auch noch, der letzte Tipp, der wichtigste ist, lass sie spüren, dass sie die Einzige ist. Und jetzt, wenn du zum Beispiel jetzt im Restaurant mit ihr sitzt beim Date, also es sind echt keine Pickup-Sachen oder Flirt-Tipps gewesen, sondern wenn du am Tisch sitzt, dann guckst sie nur an und nicht nach unten, sondern in die Augen, aber ohne zu starren. Und guck nicht jetzt irgendwie rumrum, keine Flirts mit der Kellnerin, guck nicht, wer reinkommt. Also, keine Flirts mit der Kellnerin. Ja. Was soll denn das heißen? Ja, weiß ich auch nicht. Wenn ja. die so kommt und sagt, hier die Rechnung. Ah, die Rechnung. Die Rechnung, kann ich die auch mit Sex bezahlen? Möchten Sie noch was trinken? Nein, aber wie wäre es mit einer kühlen Blonden für unter Tisch? Richtig. Wär's mit einem das passiert leider öfter, als man denkt. Ja. Ich wurde auch schon belästigt als Bedienung. Das ist wirklich wahr. Du? Ja, letztens hat eine das gesagt... Das wundert mich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Jetzt hat eine gesagt, mach nochmal einen Knopf von deinem Hemd auf. Ich hab gesagt, warum? Hast du direkt getwittert, oder? Nee, warum? Das war vor allem nach dem Trinkgeld. Also konnte ich nicht mal mich prostituieren. Hast du einfach immer dann den Knopf so über den Bauchnabel aufgemacht, damit die Bauch so einfach rauskommt? Das wäre der Gag gewesen, dann so unten einen Knopf aufzumachen. Und sagt, ach, jetzt habe ich dich aber reingelegt. Kannst du einfach gleich direkt den Fly openen. Ja. Gleich. Kommt an. Auspacken. Ja. Die beste Line übrigens, die ich gefunden habe bei meiner Pickup-Line-Suche ist, mit einem Taschentuch zu ihr hingehen oder ihr das vor die Nase halten und so, entschuldige bitte, findest du auch, das riecht nach Chloroform? Ja, das funktioniert immer. Nein. Kann man deine Tipps jetzt einfach zusammenfassen mit sei nicht du selbst? Ja, das ist immer schlecht. Sind, wandere diese ganz, ganz, ganz, ganz schmalen Grat zwischen ins Gesicht gucken, aber nicht starren, aber nicht weggucken. Und vor allem alle anderen Leute ignorieren, auch wenn sie mit dir reden. Das ist aber unhöflich, ja. Leute nicht anzugucken. Das wollen Frauen doch nicht sein. Dann gibt man kein Trinkgeld, wenn das eine Bedienung ist, eine weibliche. Ja. Aus Hass. sah echt irgendwie ein bisschen bescheuert. Genau, nicht zu viel Trinkgeld geben ist auch noch ein wichtiger Tipp, weil sonst könnte die das dein Date als Anmache sehen. Nee. Gib ihr das macht mich wütend. Wenn man schon auf dein Date ist. Das Trinkgeld. Das macht mich jetzt auch persönlich. In Deutschland gibt es keine Dates. So. Ja, stimmt eigentlich auch. Ja, stimmt. Aber ich hatte keine Lust auf Deutschland. In Deutschland gibt es noch Kaffee trinken gehen. Lass mal einen Kaffee trinken. So spotted-mäßig. Mhm. Und das heißt ja immer was anderes. Heißt ja nicht Kaffee trinken. Das heißt bei GTA 3. Das heißt Latte Macchiato. Viele sagen, dass du stellst dann doch Apfelschorle. Oder Latte Macchiato. Dumm. Ja, das ist auch kein Kaffee. Doch, da ist auch ein bisschen Kaffee drin. Ja, das ist ein Fingerhut. Das ist ein Kaffeegetränk. Auch ein Fingerhut, Blausäure. So schmeckt das auf jeden Fall. Hey. Fingerhut, Scharlachbecher, Schierlingsbecher. Das ist kombiniert aus den eitrigen Wunden von Scharlachkrank. Aber jetzt, nachdem wir wissen, wie es geht, möchtest du doch sicherlich auch noch wissen, Becca, wie es für Frauen geht. Ja, bitte, erzähle mir, wie ich einen guten Mann bekomme. Und da du noch nicht solche Opis bist wie wir, habe ich bei 17.com nachgeguckt. Ihr seid Opis? Ist das, das klingt aber wieder eine Pornoseite. Mhm. Nee, das ist so von, ich glaube, das ist die Jugenddivision von Cosmopolitan oder sowas. Oh, keine Ahnung. Schön. Cosmo. Tipps, wie eine Frau einen Mann rumkriegt. Nein. Zeig ihm deine Brüste. Ja, ich habe auch den Tipp gefunden, reib dein Hinterteil an seinem Schritt. Was, wann? Das mögen die Männer. Wann soll man das Fahrstuhl tun? Zum Beispiel. Was? Im Fahrstuhl. Oder an der Kasse. Hast du Bock auf Fahrstuhl? An der Kasse bei Edeka. Einfach hinter mir. So ein bisschen Art, so ein Schritt nach hinten und wigu, wigu, wigu. Ja, wie awkward das immer war für Riker auf der Enterprise. Wenn die im Turbolift waren und dann kommen die zur Brücke raus. Im muss er immer so erstmal stundenlang da die Dinger angucken an der Wand. Ja, im Wartezimmer beim Urologen kann man das auch machen. Ja. Tja. Aber, ja, vor allem, weil vielleicht auch ein bisschen, weil es da vielleicht auch ein bisschen juckt. Da ist es besonders willkommen. Aber es brennt. Okay, der erste Tipp ist, such dir einen Theme-Song aus. Jetzt spiel ihn, wenn du dich fertig machst vom Ausgehen, to get pumped. Wenn dieser Song dann kommt bei der Party, wirst du automatisch dich super gut fühlen und mutig genug sein, um auch den hottesten Typen zu sagen. Und wenn er nicht kommt, dann ist man ganz deprimiert. Ja, dann such dir nichts von Smashing Pumpkins aus. Nee, das was von Skrillex. Also Party Rock darf Anthem. Man jetzt nicht Dornreich hören. Ja, von LMFAO. Genau. Also schon Billboard Top 30, würde ich sagen. Okay. Nicht jetzt hier so. Das, aber Theme-Song, ich habe mir darunter... Zum Beispiel was von Lady Gaga für dich. Lady Gaga, ja. Ich dachte auch, das sei die Musik, die dann immer kommt, wenn du irgendwo hingehst. Ja, du kannst die auch unterlegt. Ja. Dann persönliche wieder, Theme-Song. Ja, genau. Tiger. Bosniker. Immer und überall. Ja. Naja, wenn man ins Top 10 geht, dann muss man ja unbedingt sowas wie... wie heißt es? Cotton Eye Joe. Nee. Aus dem Partyraum sowas. Achso, nicht im 90er-Raum. Nee, im Partyraum. Ich finde schön, dass ein Partyraum und ein 90er-Raum. Und ein Black Floor. Black Floor. Da darf man nur in schwarz oder in schwarzer Haut. Ja, der heißt auch Darkroom. Das ist wie 30 Zentimeter. Ja. Genau, das ist ein guter Pump-Up. Micky Krause. Nee, das ist doch eine Frau. Keine Ahnung. Ach, ist doch egal. Lucy Electric. 10 nackte Friseurinnen. Jetzt neu, nicht mehr peinlich, oh doch. Hoppla, doch. So, weiter. So, noch nächster Tipp, ja, für Frauen. Übe an anderen Leuten, anstatt dich vor deinem Schwarm zu blamieren, Becker. Übe doch einfach am süßen Kellner, Henning. Ja, übe doch einfach am armen Mann, der dann... Ja, das macht dich sicher und gibt dir im Ernstfall Selbstvertrauen. Genau. Das heißt, ich mache irgendeinen Typen an und wenn er dann drauf anspringt, dann sage ich, hab's nur geübt. Einfach am Kellner üben. Da sagst du, Henning, wie oft du bist das wie ein Bruder für mich. Das passiert doch den ganzen Tag im Schlosscafé, oder? Nein. Üben nicht alle Mädels an dir. Nein. Oh, und das ist Trinkgeld. Das bedeutet, dass sie an jemand anders üben, nur Sheriff, für dich. Um dann bei dir zu landen. Nur betrunkene Frauen, die etwas älter sind als ich, machen das. Milf. Irgendwann bist du auch nicht mehr älter. Nee, das ist Cougar. Ja. Ja. Wo ist der Unterschied? Ja, die Milfs findest du eher beim Sportunterricht, wenn die ihren Sohn abholen und die Cougars sind abends im Schlosscafé. Und sind nur mit dem Ziel da, Frischfleisch zu jagen. Ja. Naja, mit 30. Und traumatisieren, bitte. Nächster Tipp ist auch sehr schön. Lass dich von einem heißen Typen erwischen, wie du ihn anguckst, dann wird er schon von selbst kommen. No effort. Wow. Lass dich erwischen, wie du ihn anguckst. also man muss so lange hingucken, bis der guckt ja, und dann ein bisschen zu spät weggucken. Ja, genau, so ganz offensichtlich. Und dann am nächsten Tag aufspottet, hallo, habe dein zauberhaftes Lächeln gesehen. Ja, unsere Blicke trafen sich. Da werden wir die Adjektive ausgepackt. Ja. Die fünf, die man so kennt. Atemberaubend, unglaublich. Und der nächste Tipp ist aber auch sehr hilfreich, finde ich. Täusche Interesse vor. Zeig, dass du ihm gern zuhörst. Da sind deine Worte wie yeah oder mm sind da deine Freunde. Yeah. Yeah. Das sind der Weg zum Erfolg. Also Beispiel, so. Das heißt, jetzt ist ja der neue Papst ist gewählt. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Ja, ohne ich zu finde ihn ein bisschen zu konservativ. Yeah. Yeah. Ja, ohne zu wissen, warum, wird er ermutigt sein, weiterzureden. Aber gut, auch wenn es sich nicht interessiert. Aber das Gute ist, dass man immer nur vortäuschen kann. Man kann nie sich wirklich interessieren. Nee, das geht auch gar nicht, weil geht, die Geschlechter sind so Frau unterschiedlich, dass man hat ja gar keine gemeinsame Basis. Was? Man muss ja alles vorstellen. Diese Männersachen, das ist ja immer so uninteressant. Immer uninteressant und die reden langweilig. Nicht immer nur über Make-up. Immer nee, nur und Klamotten, über Schuhe. Über ja Bankenschuldenschnitt in Zypern. Genau, und 3D-Drucker und ja Rockmusik. Ja, wir kennen definitiv die falschen Frauen. Ja. Ich habe einen guten Tipp, weil wir waren ja mal ein skeptischer Podcast. Ja. Und deswegen machen wir jetzt mal ein bisschen Wissenschaft. Okay. Becker, trag rot. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass sich Männer zu rot hingezogen fühlen. Und du wirst damit also automatisch heißer. Genau. Okay. Männer und Stiere. Und Stiere nehmen auf die Hörner. Stiere sind doch farbenblind. Männer kann man auch nennen, mein noch Stier. Noch ein bisschen mehr Science. Gut. Oder mein Hengst. Die reagieren doch nur auf das Geflatter von dem ja Buch. Von den Frauen. Die sozialen Netzwerke benutzt. Indem du zum Beispiel ein Poster postest, ein Filmposter bei Facebook. Ah, wirklich ein Poster postest. Zum Beispiel so, weiß ich auch nicht, ein Film, der jetzt bald rauskommt, sagst, wow, da gehe ich jetzt hin. Und Männer, die dich gut finden, werden dann sagen, hey, cool, kann ich mitkommen. Nein. Und kannst das Beste für Frauen, mal deine Nägel in super girly Farben an. Das hilft nein, dir, nein, dich mit deiner flirtigen Seite vertraut zu machen. Nein. Und du kannst darüber fantasieren, wie deine Hand um den Bizeps eines süßen Boys aussieht. Den Bizeps. Welcher Mann hat denn jemals gesagt, oh, deine Fingernägel finde ich ja geil. Ja, weil diese girly sind. Nein, das ist doch gesagt, das ermutigt dich nur, während du diese girly Fingernägel hast. Und du kannst dir vorstellen, wie sie um den Bizeps deines Traumboys aussehen. Ja, Bizeps, ja, nicht immer ja alles um dich. Also die Trips waren auch nicht so erfolgreich, wenn du. Nee. Tut mir leid, liebe ist okay Hörer. Aber ist kein Problem. Wenn ihr aber mal Erfolg haben solltet mit diesen Tipps, dann lasst es uns gerne hören. Wir freuen uns über Geschichten. Erfolgsstories@humoralpathologie.de ja kann man ja schreiben. Ja, Lea, wie hat denn der Helge dich klar gemacht, sagt man, ne? Nein, das sagt man nicht. Doch. Also mein Mann hat mich klar gemacht, indem er mich angeschrien hat. Echt? Ja, das war an der Bar. Und dann und hat dann er geschlagen? Nee, er geschrien hat nur angeschrien am Anfang. Hey! Ja, was dann hat er gesagt, hey! Und dann hab ich gesagt, das ist ganz schön laut. Ja, Mann! Und dann bin ich ach so weggegangen. Ja, Mann. Er hat gesagt, das war mal hast du gesagt, klagen, du hast ja ein ganz schön lautes ist Organ. Und er meinte, nee, ich hab gemeint, nicht nur ein lautes Organ. War das ein origineller Witz? Oh Mann. Dann geht man gleich so zurück. Geht auch auf Englisch, aber nur wenn man eine Orgel zu Hause hat. Der interkulturelle Podcast. Ja. Mit when them tops come down, chicks tops come down. Like when them shots come out, make cops come around. When them blocks come out, I can wake up a small town. Finish off the block, then I make my more rounds. Stairs get exchanged, then the fifth come out. Tough guy disappeared, and the bitch come out. That's him, I'm usually what they whisper about. Either what chick he with, or his chip him out. Cause I've been doing this since Chips was out. Watching Eric Estrada bagging up at the Ramada. Table full of powder, AC broke. About to take another shower on my 25th hour. Spike Lee's everywhere, game on a flight. You might see me anywhere, day in the life. Only thing changed the tail number on the flight. I can touch down and take off the same night. I'm so bossy, bitch, get off me. Trick it off me. Ich hab noch was Genaueres gefunden. Jetzt, weil wir sind ja auch ein bisschen ein Jagd-Podcast. Ja. Wie man jetzt wirklich im Ernstfall am besten in den Club geht, einen ganzen Abend und da auf Frauenjagd geht. Ja. Top 10. Und da habe ich geguckt, wie man das am besten macht für die Boys. Nochmal, How to Pick Up Girls at a Club von der Seite simplepickup.com. Die ist sehr schön, die ist von einem Asiaten und seinem Freund und noch einem anderen wird die geführt. Die waren früher so ganz... Ein Asiate und ein anderer. Asiate, ein Freund und sagen, ein anderer. Die heißen... Und Tatjana. Ki. Und der andere heißt Jason. Ich weiß nicht mehr, wie die heißen. Auf jeden Fall von so drei Durchschnittsboys wird das geführt, die früher so ja Social Anxieties hatten. Der eine ist ein Inder, der andere ist ein Asiate und der andere ist... Inder also sind auch ein Asiaten. Ein Indianer. Amerikaner. Ja, was jetzt? Ein Native. Zwei Asiaten ein und ein Amerikaner. Ah, okay. So wie Chakotay. Nein. Ein All-American Boy. So. Ja, was der jetzt? Ja, also Indianer. Jetzt verwirrt. All-American. Ein Navajo oder ein Cherokee? Okay, lasst mich euch erstmal ein kleines Bild malen. Chattanooga. Den Jungs jetzt wieder. Die Lichter blitzen so schnell, dass du dankbar bist, kein Epileptiker zu sein. Die Musik bringt deine Ohren zum Bluten. Breakdancer erinnern dich daran, was für ein schlechter Tänzer du eigentlich bist. Klingt so unangenehm. Und heiße Babes shaken ihre Einzelteile zu dem Beat der Top 40 Billboard Songs. Während du sterbend auf dem Boden krampfst. Nein. Die Breakdancer sind die letzten auf dem Boden. Ja. Das ist die Blockszene. Kennt ihr das nicht im Top 10, wo man die Breakdancer break? Das habe ich noch nie gesehen. Das ist der Ort, wo ein Haufen heißer Girls in Gruppen abhängen, die down damit sind, Spaß zu haben. Das solltest du erleben, vor allem während du noch jung und knackig bist. Ja, zu spät. Aber was man immer im Hinterkopf haben sollte, es ist laut in Clubs und ein hart umkämpftes Terrain. Da muss man von vornherein aggressiv sein. Kann ich mir nicht vorstellen, wie man in den Club geht und immer so... Ist laut. Ah, ich habe vergessen, es ist ganz laut. Während deine Ohren bluten. Ja. Oh Mann. Okay, das war keine gute Idee, euch erst ein Bild zu malen. Ja, okay. Ihr euch da reinversetzen könnt. Jetzt mal nicht mehr so kritisches Gekicher, sondern mal ein bisschen mehr ernsthaftes, erwachsenes, schönes Stier-Zuhören. Okay. Damit man zum Schuss kommt. Ja. Billig. Schluss. Billig und schnell. Müsst ihr euch immer im Hinterkopf haben, das ist ein hart umkämpftes Terrain, es ist laut, deswegen... ist das Fast-Forward-Mindset. Das, was ihr braucht, FFM. Frank, ihr könnt euch die Clubszene ungefähr so vorstellen wie ein Traum. 5 Minuten Clubzeit ist ungefähr wie 1 Stunde normale Zeit. Okay. Bei mir ist es eher andersrum, wenn ich mit dem Club bin. Da ist man so, erst 5 Minuten vorbei. Ja. Nein, daher ist keine Zeit und man muss immer die Zeit nutzen. Man mit Mann in Klammern N, ne? Auch auf Englisch. So. Und darf nicht ruhig stehen und einfach nur am Rand. Denn wer am Rand steht und beobachtet, der verschwendet den großen Teil seines Clublebens und ist ein Trottel. Okay? Okay. Pump it up. Ich dachte, es geht um die Musik. Pre-Clubs sind einfach ein paar Sachen. Bevor ihr in den Club geht, müsst ihr euch... Ja, der erste Schritt ist Cleanse. Geht duschen, bevor du losgehst. Ja. Du willst nicht wie ein Obdachloser riechen im Club, okay? Okay. Nicht nach Pisse. Normalzustand. Logistics. Wohin geht's? Wie komme ich da hin und wie wieder zurück? Ja. Yeah. Und wenn es eine Gäste ist, setzt dich auf jeden Fall drauf. Du hast keine Zeit, um da in der Schlange zu stehen. Mhm. Ja, dann der nächste Punkt, getting pumped up. Ist ja so einfach. Easy. Ja. Nächster Punkt ist getting pumped up. Nicht vorglühen, nicht trinken, nicht besoffen dahingehen und nichts abchecken. Achso, ich dachte MDMA. Sondern hör dir Mercy von Kanye oder hör dir Bangarang von Skrillex ganz laut an. Ja, dann, okay. Um in den Mut zu kommen. Und dann deine Ohren schon mal brauchst du eine halbe Stunde bis zum Club und dann bist du schon nicht mehr pumped. Ja, einfach weiterhören. Schön laut im Kopfhörer oder so. Ja, Bluetooth. Weil ich meine, du bist nur einmal jung, dein Gehör brauchst du später nicht mehr. In der Zukunft wird es schon irgendwas geben, was dir deine Ohren wieder reparieren kann. Oder du kannst immer noch Zeichensprache lernen. Also keine Angst, laut, pump it up und ab. Könnte man einen Podcast nur in Zeichensprache aufnehmen. Der nächste Schritt ist Club Arrival. Nutzt die Schlange, um erste Kontakte zu knüpfen. Ach, ich dachte, das steht man nicht, wenn man auf der Gästeliste steht. Ja, es gibt auch eine Schlange für Gästeliste, die ist nur nicht so lang. Und just, das ist wahrscheinlich länger Bouncer, als die für normale Gäste. Du musst halt nicht mit einem Bouncer flirten, wenn du auf der Gästeliste stehst. Ach so. Weil du kommst rein. Es ist okay, wenn du dich in der Schlange einfach wie ein Star verhältst. Wenn du einfach wirklich so rumstehst und sagst, hey, keine Fotos bitte, yeah. Okay? Du musst sagen, dass du ein toller Kerl bist und mit dem man rumhängen und machen will. Ne? Ah, okay. Ja? Und, was? Erzähl weiter. Nee, warum ist das verwirrend? Na, weil glauben die das echt? Das ist halt so. Das sind deren erprobte, die haben jahrelanges Training da reingepackt. Das ist sozusagen Wissenschaft. Das ist Wissenschaft. Das mögen für manche Leute mögen das die abschreckenden Sachen sein. Aber du willst ja sein, mit dem man rummachen will später, okay? Und abhängen. Also Frau, nicht Mann. Ne? Ne? Rummachen. Mit, weil Schwulenbars ist anders, da ist einfach, da kriegt man überall Head. Weil alles ganz doll nötig haben. Ne? Ja, die wollen nur das eine. Nächster Schritt, Eintritt in den Club. Erste Priorität, wenn Schritt, du drin bist. Verstehst du, ne? Move. Nicht Bitch. Rumhängen, am rumlungernde Typen, die unsicher sind am Dancefloor-Rand, die sind Creeps. Die wollen die Frauen nicht. Okay? Okay. Einfach immer schon sofort auf 110 sein. Ja, auch wenn auch niemand anders hat. Ja, keine Fotos, yeah. Und dann das nächste. Yeah, okay, Zeit, man sagt hauptsächlich keine Fotos, kann das sein? Ja, ungefähr. Ich kann mir das auch nicht vorstellen. Ich könnte das halt auch nicht. Das, ja gut, das nächste ist dann der Approach für die Frau. Das ist ganz einfach. Du gehst zum Beispiel einfach in eine nicht so laute Area, zum Beispiel an die Bar. Gehst hin, keine Angst vor Abführen. Keine Angst vor Abführen. Abführen. Einfach so an der Bar ein bisschen abführen. Ey, das am besten, ist so also alles, das gibt's an die Bar und führst ab. Dann fängst du nebenan an, dann sagen die, ey, du riechst ja wie ein Obdachloser. Und der ist schon mal nicht mehr. Hast du schon mal Konkurrenz ausgeschaltet? Mit durch ganz einfache Tricks. Oh Gott. Nee, du brauchst immer so einen Wingman dabei, der Handschellen hat und als Polizist verkleidet ist. Und dann sagst du immer, dann guckst du zu der Frau und sagst, einmal abführen bitte. Ja. Dann, dann wird die festgenommen und dann gehst du in den Keller geführt. Und sagst, lass sie wieder frei. Okay, dann sagt er, okay, dann hast du's, bist du der Held. Ja. Du hast sie verhaften lassen. Ja, na, das ist ja die Masche. Das weiß sie doch nicht. Also wenn man gute Anmachsprüche braucht, dann guckt man sich einfach alle Folgen How I Met Your Mother an. Ja. Ja. Weil die Sachen, die funktionieren immer. Aber wirklich, es ist lustig, umso plumper, Charlie Stinson. Umso plumper, desto besser. Zum Beispiel können wir machen, man stellt sich hin, guckt nach links so, da ist ein Bäcker. Dann sage ich so, hey du. Und du sagst so, ja. Und ich sag so, hey, ich bin der Henrik und in 10 Minuten machen wir rum. Und dann sagst du, hey, was? Und dann sage ich, ja, ich weiß, 10 Minuten ist echt eine lange Zeit. Fertig. Wow. Oh, da kann man, dann ist man so, dann ist man so perplex, überrumpelt, dass man dann so hat man jetzt Zunge muss ich ja rummachen. Ja. Jetzt wird er mir reingelegt. Was ein bisschen scheiße ist, man darf nicht so einen Namen wie Henrik haben. Man sollte vielleicht sagen, ich bin der Diesel. Oder ich kann mir auch gar nicht vorstellen, dass das Bäcker was anderes sagt, außer yeah und mhm. Ja, genau. Yeah. Yeah. Yeah. Das ist aber ziemlich lange Zeit. Mhm. Eine andere Approach ist, dass du keine Fotos. Nicht keine Fotos. Ja, okay, wenn ihr das nicht wissen wollt. Ne? Yes. Man sagt, oh, jetzt ist gerade ohne Hosenzeit. Und dann, ja, genau. Sagst, oh, ich glaube, meine Uhr geht 15 Minuten vor. Ja, hast du auch, und dann redest du halt mit denen und dann machst du dann im besten Fall gleich rum. Der andere Approach ist halt, dass du das gemacht hast, machst deinen komischen Spruch, deine awkward line, irgendwie, was du halt hast. Keine Angst einfach und dann merkst du, okay, das läuft irgendwie nicht so gut. Dann sagst du einfach, oh, ich muss gehen oder ich gehe weg. Und dann hast du dir auf jeden Fall eine warm gehalten für später. Wenn du merkst, dass es nicht so gut läuft, ja, dann gehst du weg und das bedeutet, dass du sie dir warm hältst. Ja, genau. Es ist nicht gut gelaufen, die wird nicht warm gehalten. Die Kunst dabei ist, du merkst das natürlich vor der Frau, dass das nicht gut läuft oder dass du jetzt nicht weißt, was du sagen sollst. Du musst halt den Punkt davor ab, dass du sie interessiert hältst an dir. Sie kennt dich schon mal, sie kennt dein Gesicht, sie kennt dich auch schon aus der Line, wo du von draußen, wo du gesagt hast, keine Fotos. Weißt, dass du nicht auf Fotos stehst. Ja, das ist halt gefährlich ein bisschen, weil es kann sein, dass du das halt mehrmals machst und dann hast du am Ende, stehst du trotzdem allein da am Ende des Abends. Oder wenn es gut läuft, hast du eine lange Liste von Frauen, kannst du erstmal eine aussuchen und dann hast du noch die Telefonnummer von den anderen. Als Backup. Als Backup. Wenn du es 100 Mal versuchst, es geht 99 Mal schief, aber einmal geht's richtig. Genau. Also einfach alle Frauen, die dort sind, ansprechen. Ja. Von 20.000 wird eine irgendwann vielleicht. Okay, aber nicht die hässlichen. Nicht die hässlichen. Nee. Okay. Oder nur so aus Alibi-Gründen. Ja, genau. Da sagt man, heute habe ich aber, ich habe Bauchschmerzen. Und wann ist der Zeitpunkt, an dem ich meinen epileptischen Anfall vortäusche? Das ist nur bei How I Met Your Mother. Ach so. Ungefähr, oder? Keine Ahnung, das mag sein. Also der Punkt, an dem ich sage, es könnte sein, dass wenn ich ersticke, dann musst du diesen Kugelschreiber nehmen und mir in den Hals rammen. Ja, okay, das ist auf jeden Fall so in den etwas ruhigeren Areas, bei Pizza holen im Top Ten oder bei der Bar. Und es gibt halt natürlich auch die lauten Areas. Dafür hat der Schreiber hier einen besonderen Trick entwickelt. Wenn du da bist, dann redest du erstmal was und die sagt, okay, ich habe nichts verstanden, die macht nur so Lachen und den Kopf ein bisschen nicken, weil sie nicht weiß, was du gesagt hast, weil es da ohrenblutend laut ist. Und dann nimmst du deine rechte oder linke Hand, gehst zu ihrem Ohr, packst den Daumen ins Ohr und die Zeigefinger dahinter wie so eine Muschel und sprichst sie einfach ganz normal so rein. Und kannst einfach ganz normal reden und sie wird überrascht sein, dass sie sich super klar versteht, weil mit dieser Methode, er weiß nicht warum, aber es funktioniert. Ganz ehrlich, überrascht ist man von ganz anderem, als dass man dich gut versteht, wenn dein Daumen in meinem Ohr ist. Ich habe auch noch einen Tipp. Man nimmt so ein ganz viel altes DIN A4 Papier mit, so Fehldrucke und rollt es zu so einem Trichter zusammen und fügst es dann ins Ohr. Nein. Doch. Das ist aber nicht so intens. Du bist nicht dich, wenn du mit dem Daumen erstmal da bist und ein paar Zentimeter an ihrem Ohr ja. und du zärtlich irgendwas ins Ohr sagst, dann bist du schon. Dann ist man gleich, hat man gleich eine Grenze überschritten, die, wo man nicht wieder zurück kann. Sie sagen hier, es kann sein, aber die sagen hier, das ist erstaunlich, wie gut das funktioniert. Und dass die Frauen meistens sofort so, wow, du bist ein Magier. Oh, das ist voll. Ich hab hier eine Münze da im Ohr gefunden, wenn ich gesprochen habe. Ja, das kannst du verbinden mit der Münze. Es ist nicht gut, gleich anzufassen. Meinst du, es ist besser, von irgend so einem langhaarigen, langbärtigen Typen ins Ohr geschrien zu bekommen und dann zu sagen, wow, du bist ja schon laut? Ja, es hat besser funktioniert, als wenn er mir gleich den Daumen ins Ohr gesteckt hätte. Ja, das ist, wenn er vorher lutscht, dass es nicht trocken ist, der Daumen. Wie du vorher gesagt hast, originell sein. Ja. Das wird jetzt hier wieder vergessen an dieser Stelle. Du musst dich verkleiden wie so jemand vom Gesundheitsamt, musst sagen, hier sei eine Epidemie ausgebrochen und das Gegengifte gibt's auf meiner Zunge. Ja. Aber das, der Nachteil ist, dass niemand weiß, ja, wie jemand aber vom Gesundheitsamt aussieht. Das Problem ist, wenn sie auf dem Dancefloor so richtig verstehen oder der vorher zwei Daumen ins Ohr stecken. Ja. Du musst ein Schild mit Gesundheitsamt so einen Button tragen. Gesundheitsamt. Hello, my name is Gesundheitsamt. Ja, in den lauten Areas ist halt auch das Problem, das ist häufig der Dancefloor. Hm. Und wenn du nicht tanzen kannst, ist es vielleicht besser, wenn du an der Bar rumhängst oder so, da vor den Toiletten, ja, die Leute abpasst und nicht auf dem Tanz. Hey, hast du dir die Hände gewaschen? Aber es kann halt immer sein, dass du mal tanzen musst. Und deswegen hier noch ein paar Tipps von mir, für unsere Hörer zum Tanzen. Also es kann halt diese Situation geben, du sitzt an der Bar und dann sagt sie, wow, das ist mein Song. Und dann musst du natürlich, ob du willst oder nicht, mit ihr tanzen gehen. Oder du merkst, es geht ein bisschen schief, aber du willst es auch nicht weg. Dann sagst du, hey, let's dance und ziehst sie auf den Tanzflur. Oder du siehst sie von vornherein auf dem Tanzflur. Wo gehst du denn hin und tanzt? Und meinst so, oh cool, die will ich aber haben und sie kommt nicht von der scheiß Tanzfläche runter, weil sie ist eine von diesen doofen Girls, die nur zur Disco gehen, um zu tanzen und nicht um angebaggert zu werden die ganze Zeit. Ja, die und da sind musst am du nervigsten. Halt nachhelfen. Siehe Tussi Forum. Genau. Ja. Siehe Tussi Forum. Und da kann man gut die Sachen machen. Also erstmal, wenn du auf den Dancefloor gehst, dann musst du das genauso machen wie in den Club. Sofort anfangen zu tanzen, nicht rumstehen, weil Leute, die auf dem Dancefloor rumstehen, irgendwelche Typen, das sind Creeps. Die stehen dann rum und wollen mal irgendwie einen Arsch in den Schritt bekommen. Wie viele Leute sind immer Creeps? Ja, das sind alles Creeps. Du musst sofort tanzen, 110. Und fang aber auch nicht sofort an zu grinden. Weil das will man nicht. Das ist halt so, wie wenn du halt, Tanzen ist wie Sex, sagen die. Und du willst halt erstmal Vorspiel haben und du willst nicht sofort penetrieren. Okay. Sagen die. Deswegen macht man gleich den Finger ins Ohr. Ja. Gleich mit dem Finger das Ohr penetrieren. Das ist ja nur der Daumen. Das ist doch nicht so schlimm, da kann man keinen halt erst mal verletzen. Erstmal mit deinem Daumen so ein bisschen um das Ohr herumtanzen. Oh. Ach man, hängt euch doch nicht an dem einen, den Tanz auf. Du kannst schon so durch den Club gehen. Wenn man da am Ohr dran ist, kann man auch nicht, sich du nicht scheuen, ein bisschen Zunge zu benutzen. Machst dich mit dem Zeigefinger so durch den Club und gehst so zu ihr hin. Oder du gehst mit dem Zeigefinger so auf sie zu und zeigst auf sie und tanzt dahin. Dann machst du Thumbs up. Jackst du dir ins Ohr und fängst an zu reden. Awesome. Ja, und dann auch nicht davor scheuen, ein bisschen Zunge einzusetzen. Oh Gott. Ja. Nee, aber du tanzt erstmal so ganz normal. Wenn du da ist mit Freundin, tanzt du auch erstmal mit allen so schön fröhlich. Und dann kannst du irgendwann auf sie zugehen und lesen, wenn sie lächelt. Kannst du weitermachen. Wenn nicht, dann haust halt ab und suchst dir eine andere, okay? Das ist okay. Gentleman Agreement, das müssen wir jetzt alle hier unter uns treffen. Ja. Also lächeln. Weiter, wenn nicht, dann auch okay. Ja. Ja? Aber manche lächeln aus Verlegenheit. Mhm. Weil ja, das ist ja egal. Ob die alle aus Verlegenheit mit dir dann macht man, ja. Das wird man sehen. Und dann tanzt man erstmal, und dann ist es ganz gut, ein paar Moves zu können, ein paar YouTube-Videos angucken, wie man Walzer und Tango und sowas tanzt. Es ist zwar nicht cool zu Rap, das zu machen, aber andererseits finden die das vielleicht ein bisschen cute, die Frauen, wenn du anfängst, sie so ein- und auszudrehen. Und außerdem ist es ganz cool, weil dann kannst du es gut steuern, wenn du sie so drehst, weil dann kannst du ein bisschen grinden. Oder könnt ihr ein bisschen grinden. Und dann, also du nicht. Aber nicht so lange, nicht, weil das ist, du willst sie dann wieder rausdrehen, damit sie das will, das Grinden. Dass sie sagt, oh scheiße, es ist mich hier rausgedreht, ich will wieder grinden. Ja. Und dann ziehst du sie wieder ran und dann kannst du sie halt ganz gut steuern und spielen. Mhm. Wie eine Flöte. I played her like an instrument. Das ist so ungefähr das Vorgehen beim Tanzen, das man beachten sollte. Und sonst, wenn man halt alleine auf dem Dancefloor ist, sollte man auf jeden Fall beachten, dass man jetzt nicht da tanzt und immer sich die große Augen macht, so Stielaugen. Cool, wer tanzt hier denn noch so? Ich denke jetzt so gut, hey, flirt, sondern tanzt einfach in deiner eigenen Welt Und man kann auch erstens Spaß haben beim Tanzen. Das, ach so. Das ist halt, manchmal ist es einfach auch, selbst wenn man keinen trifft, cool einfach nur zu tanzen, weil das eine spaßige Sache ist. Und dann, wenn du richtig dieses ausstrahlst, dass du Spaß dabei hast und das gut findest, dann wollen die Frauen auch in deiner Funzone mit dir sein und kommen von selber. Die Funzone. Ja, so nenne ich meinen Genitalbereich. Das ist so ein Gürtel um deinen... Da steht Funzone drauf. Auf der Gürtelschnalle steht Funzone und es ist ein Pfeil nach unten. Ja. Wie heißt nochmal der Standardtanz, bei dem man das Gesicht der Frau in den eigenen Schritt drückt? Foxtrot. Ja, danke. Nee, auf jeden Fall, das sind so die Tipps. Außerdem noch den einen Tipp habe ich vergessen, geh niemals allein in die Disco, weil dann bist du ein Creep, das machen Serienkiller. Mit Freunden dahin. Keine Sorge von Serienkillern, die gehen immer in die Disco. Alleine. Das ist Simple Pickup. Die sind ziemlich cool, die Jungs. Ja. Die haben ziemlich viele YouTube-Videos. Ja. Da, wo die auch, sie machen sich mal so selber so Challenges, dass sie sagen, hey, wir gehen jetzt einfach mal hier und filmen uns, wie wir Pickup machen von irgendwelchen Mädels auf dem College-Campus. Und dann kommt mein Freund hin und versucht, das Schlimmste über mich zu sagen und ist sozusagen der Cockblocker und ich muss trotzdem versuchen, ihre Nummer zu bekommen. Und das machen sie die ganze Zeit so mit versteckter Kamera. Ist manchmal ein bisschen peinlich, manchmal ein bisschen daneben, aber manchmal auch ganz lustig. Und das ist halt, man merkt vor allen Dingen an der Seite, was denen wirklich Erfolg bringt, ist einfach diese Penetranz und einfach, die holen sich ganz viele Abfuhren über Jahre, bis ihnen das einfach scheißegal ist. Also das ist das, was man wirklich mitnehmen kann. Das ist, kann man schon so machen. Das funktioniert bestimmt auch ein paar Mal, aber... Für manche ist das halt nicht der Way of Life. Ja, aber das ist halt auch, die bieten auch Seminare an. Also ihr könnt auch mit denen mal ein Wochenende weggehen und denen Geld geben dafür. Das ist das Einzige, wofür die Geld verlangen. Die machen die ganzen anderen Sachen umsonst. Und dann pimpen die dich so. Dann gehst du erstmal einmal einen Club. Am nächsten Tag ist Pickup Girls at the Mall und so. Mhm. Ja, cool. Coole Sache. Weil es geht nur um Sex. Ja, nur so Sex mit ganz vielen richtig. Frauen. So findet man halt nicht seinen zukünftigen Ehepartner. Nee, aber so findet also man easy Girls. Unwahrscheinlich. Ich habe jetzt keine Anmachtipps so gut fürs detailliert für Frauen dir gegeben. Aber das Gute ist, wenn die Männer diese Richtlinien befolgen, dann wirst genau, du. Genau, du kannst am besten helfen, indem du dann auch drauf eingehst. Ich kann am besten helfen, indem ich ein rotes Kleid anziehe. Genau. Ja, das ist das Einzige, was du machen musst. Und girly Finger. Und halt nicht hässlich sein. Und halt denken, aha, da benutzt einer diese Techniken von dieser Seite. Und dann machst du genau das, was du machen was du sollst. Ja, so wird es sein. Mhm. Okay, haben wir was gelernt? Ja. Nicht für mein persönliches Leben, aber... Aber für dein unpersönliches Leben. Nee, einfach nur so. Die Welt ist ja ein bisschen... Ein bisschen trauriger. Ein bisschen trauriger, aber auch ein bisschen aufschlussreich. Ja. Damit würde ich sagen, machen wir jetzt was? Traum? Hm? Jo, wir träumen noch eine Runde. Aber nur, wenn es ein ganz schöner Traum ist. Es ist ein wunderschöner Traum. Juhu. Der letzte war ja schon ein bisschen gruselig. Ja, aber der ist jetzt wunderschön. Hm. Ja, der kennt doch noch gruseliger. Ich war ganz normal ich. Es gab einen großen, hohen Raum ohne Dach. Der Raum war rund, also frei von Ecken. Und er war, danke für diesen Hinweis. Wie? Und er war ungefähr 12 Stockwerke hoch. Ich war dort mit einer Gruppe gefangen. Ein Mann schmiss von oben ein Gift hinein, das sich in Form von Rauch verteilte. Also hatten wir Panik, denn der Ausgang war das fehlende Dach. Nach langem Hin und Her schafften wir es durch eine fliegende Kuppel hinaus. Danach gingen wir ganz normal essen, aber es gab kaum Auswahl, also für mich. Die anderen aßen und hatten sich 3-4 Teller mit verschiedenen Essen auf den Tisch gestellt. Ich hatte nur eine kleine Schale mit Reis. Ich war plötzlich im Mittelalter und war männlich. Es gab ein Spiel. Wir hatten irgendeinen Siegeszug zu feiern und dies taten wir, indem wir Gefangene abschlachteten in einem Spiel. Also, ein großer Platz, auf dem große Holzgerüste aufgebaut waren. Ich und ein anderer Mann schlichen um diese Gerüste. Unsere Feinde waren dort verteilt, aber auch andere Truppen von uns. Wir haben uns ein Opfer ausgesucht und kletterten hinauf zu ihm. Mein Begleiter war Bogenschütze, er schoss, aber streifte ihn nur. Der Mann floh aber nicht und als wir zu ihm stürmten, griff ich nach den Pfeilen meines Begleiters. Das ist auch mehrdeutig. Ja. Ich nahm 3 davon. Einen stoch ich tief in den Bauchnabel des Opfers, den anderen in seine Brust. Mehrdeutig. Ich lachte wie eine Verrückte und hatte Spaß an seinen Qualen. Den dritten stack ich von der Seite in sein Ohr, bis sein Kopf durchbohrt war. Ah. Ja gut, dass die Person nicht die Vergangenheitsform von Stechen kennt und uns 2 Alternativen bietet. Stochen, stack. Vielleicht ist stack die Vergangenheit von Stecken. Ja. Vielleicht. Ich stuck. Stack. Die anderen hatten die anderen Feinde schon erledigt. Wir waren die Letzten, aber das Spiel war dann vorbei. Frauen waren später eingeplant, weil wir uns erst einmal betrunken. In einem Raum mit Tafel saßen wir, Kumpel, und es gab ein Tor aus Holz. Es war offen. Die Frauen würden kommen. Ich sah meine Frau in der Mitte der anderen. Genau da teilte sich mein Bewusstsein wieder. Und oh, ich weiß, wer das ist. Und ich sah mich als Mann. Yeah. Wie ich sie, also mich als Frau, sah. Und umgekehrt. Wie umgekehrt? Hab ich jetzt nicht verstanden. Ich hatte kein Interesse an ihr und suchte mir eine andere für die Nacht. Ich als Frau stand am Tor und drehte mich zur Wand und weinte, weil er, also ich, mich nicht wollte. Wir waren verheiratet. Oh. Natürlich. Als Frau ging ich wieder durch das Tor zurück. Ich war in der normalen Zeit, also 2013. Es lag viel Schnee, aber es war Sommer. Ich suchte kleine Kinder, weil sie verloren waren. Ich sah sehr viele Fußspuren, aber ich wusste, welchen ich folgen musste, weil ich die kurzen Abstände erkannte. Schnell. Oh, ja. Creep. CSI Kanada. Kinderstalken. Ja. Schnell lief ich durch Straßen und kam an einen Platz. Da hörten die Spuren auf und ich folgte bunten Linien, die auf dem Boden waren. Ich begegnete einer Frau, die begeistert war, wie gut ich Eis laufen konnte. Ich hab's nicht mitbekommen, dass ich auf Eis lief. Ich sag dir, dass ich das kann, seit ich 6 war, dank Privatunterricht. Aber das war eine Lüge und mir war bewusst, ich kann es erst seit 8. Jahre der Lüge. Aber ich ließ sie in dem Glauben. Weiter suchte ich nach den Kindern, aber ich fand sie nie. Es hieß, sie seien in einen großen Schlitten gestiegen und mit anderen einfach verschwunden. Ja. Ich habe auch gut. Wieder eine Interpretation. Ich habe auch eine Interpretation. Okay. Der Anfang spielt in einer Toilette. Ja, ohne Scheiß. Das ist ein großer und die Leute Raum. Sind die Bakterien. Oben ist ein Loch und es kommt sowas runter, was dampft. Ja, es sind die Bakterien. Ja. Man ist, also das ist für eine Toilette. Diese Sache mit dem, ich spaltete mich und so, ja. Das klingt total nach, sie träumt von ihrer Dualseele. Mhm. Und also sie ist eine Dualseele und sie sieht sich als Mann und als Frau. Und der Mann ist mal schon wieder so böse, weil das ist ja der männliche Teil der Dualseele und macht extra, sucht er sich eine andere Frau, obwohl er genau weiß, die Dualseele sieht mich auch dabei. Das ist eine gute Interpretation. Danke. Also ich glaube auch, dass uns unsere Dualseelen im Alltag meistens in der allen Nacht, in den Träumen begegnen. In der was? In der, das in den, nicht im Alltag, aber nachts in unseren Träumen. In der Allnacht. Allgemein haben wir, glaube ich, am meisten der Allnacht, okay. Haben wir am meisten Berührungspunkte mit unseren Dualseelen. Ja, das denke ich auch. Also ich finde, bei der Geschichte war halt ein Teil jetzt wieder ein bisschen unklar, wenn so gesagt wurde, ich als Mann sah mich als Frau, wer ist. Ja. Und umgekehrt. Und umgekehrt. Ja, das ist so lustig, die Frau oder der Mann, weiß ich ja nicht. Beides. Eine Einheit, Roger. Ja. Also ich hoffe, dass wir noch viele Geschichten, das hoffe ich auch, bekommen super werden. Träume. Super Träume kommen werden, wo es wieder heißt, ich spaltete mich und sah mich als Frau, wie ich mich als Mann sah. Da wollte und ich umgekehrt. Wieder einen Geistesblitz bekommen. Ja, genau. Apropos, was wir noch viele Geschichten bekommen. Wir haben bekommen, nicht viele Geschichten, aber viele Gedichten. Yay. Ein ganz langes, das lese ich nicht vor. Ich mache erstmal die kürzere. Niklas schrieb uns, es schreibt, Der flauschige Igel von Meinhard Miegel. Gedichte für den Spiegel. In zweihebigen Jamben, begleitet von Gamben, Blockflöten, Trompeten, gespielt von Proleten. Den Finken vom Spiegel, in Klammern. Nächst Meinhard Miegel, ja, ja, so sind sie, die flauschigen Igel. Ja. Ja. Das ist ziemlich gut. Gut, Igel sind nicht flauschig. Normal gut, inhaltlich scheiße. Ja. Ich fand es jetzt auch ganz interessant, weil das Wort Spiegel immer... Nein, in auch, Scheiße möchte auch, ich nicht sagen, aber es wiederholt sich zu oft, dass dieselben Wort. Ja, aber Spiegel, ich fand es schön, dass der Eigenname Spiegel auch wirklich immer in Großbuchstaben war. Ja. Sieht auch schön aus, so von der... Ja, ein Kapitälchen von Spiegel. Nee, nicht Kapitälchen, nur Großbuchstaben. Dann leider. Punkteabzug. Aber die haben ja auch nicht Kapitälchen im Spiegel, Spiegel-Schriftzug. Die haben so einen komischen, wie heißt das, gesperrt. Ja, ist gesperrt. Okay. Dann hat uns Babsovic, die wir kennen, Betty Barbara, ein Limerick Babsovic geschrieben. Das ist ihr neuer Spitzname. Babsovic. Ja, sie läuft ja leider außer Konkurrenz, weil wir sind mit bekannt und verschwiegen. Obwohl, nee, eigentlich nicht. Sie müsste nicht außer Konkurrenz. Ich bin nicht bekannt. Aber eine Bedarfsgemeinschaft. Ja. Eine Bedarfsgemeinschaft. Also, ja, nee, disqualifiziert. Das ist ein Limerick, das musst du vorlesen, weil du Englisch kannst, Danny. Oh, ist das auf Englisch? Ja, ja. Der Once was a Eagle. Das kann deine Freundin Eagle jetzt verstehen. Nee, sie hat leider nicht Eagle, also nicht das Homophon genommen, ja, sondern Hedgehog, was ich ein bisschen schade fand. Deswegen auch Punktabzug, bevor wir es überhaupt hören. Ja. There once were the five I knew. Come on, guess, I'll give you a clue. Fighting nitwits and esotericism. Never quiet, always loud, always laughing with criticism. Hedgehog over and out. Naja. Das T von out ist groß. Ja. Das ist, glaube ich, wichtig. Outie. Dann hat Thorsten versucht, selber seine Bücher zurückzugewinnen. Ja. Mit seinem Gedicht. Das wird ihm nicht gelingen. Erfolglos. Unter kann Thorsten man schon mal vorweg Thorsten sagen. Es fragte sich ein Jägersmann, ob man wohl Igel essen kann. Frittierte sich einen großen Igel und briet ihn gleich in einem Tiegel. Jedoch der Igel schmeckte nicht. Die Stacheln nervten fürchterlich. Auch rutscht es ständig ab vom Messer. Jetzt weiß er es. Falken schmecken besser. Ein schöner Eintrag, finde ich. Ja, finde ich sehr schön. Das ist auch on topic, aber nicht so gut, weil das Versmaß ist zu gut. Das ist mir zu geschliffen. Das ist nicht so, das ist halt eher so. Wir suchen nach Rohdiamanten. Und nicht so Stephen Sondheim. Und nur ein Scheinreim und nicht wie bei allen anderen 100. Ja, also man merkt, er ist ein professioneller Dichter. Ja. Deswegen, hat er auch Bücher geschrieben. Hallo? Ja. Genau, die man gewinnen kann mit diesem Contest, den wir hier machen. Und damit schreiben wir dann ein Buch. Ist das nicht irgendwie schön, wie sich das alles schließt? Das ist Ironie. Ja, also es ist Ironie des Dichters. So, das nächste von Jan Michael. Adeyami. Einmal stand ich vor dem Brandenburger Tor, wo ich mein Tetan der Stufe 8 verlor. Ohne ihn war ich so ganz allein. Ich schaute in mich selber rein, was ich da so alles fand. Ja, das war wirklich allerhand. Quanten, Matrix, Heilungscode. Ich suchte hier, ich suchte da. Auf einmal war ich im Nirvana. Was haben wir denn da? Ein Enjambement, das ist erlaubt, wenn man an die rechten Götter glaubt. Ich opfer meinen Igel einem Beagle und hey, Mann ihn unter einem Riegel Ziegel. Hat er einen heiligen Schein und ich einen Beagle-Opferschein. Ja, ich sehe, was er versuchte. Er wollte durch gezieltes Brechen der Regeln und versuchen, uns zu amüsieren, aber das funktioniert. Also bei mir hat es ganz schon gut funktioniert. Bei mir nicht. Da baut sich gleich eine Mauer in mir auf. Ich fand das auch nicht gut. Das war nur gut, weil ich es gut vorgetragen habe. Ja. Regelbruch darf nicht gelohnt werden. Regelbruch, wird strengstens bestraft. Mit zwei Büchern von Nein. Er muss Regeln müssen gebrochen werden, damit sie stärker wieder zusammenwachsen. Jetzt muss er uns was schicken. Jan Michael ich muss jetzt Fußpfleger. Stimmt, er muss jetzt uns zwei Bücher schicken. Ja, seiner Wahl, ist egal. Hauptsache, nein, nur die zwei von Thorsten muss er uns auch noch mal schicken. Nein, dann müssen wir wieder welche verlosen. Das war nicht schlecht, dann kriegen wir noch mehr Gedichte. Ja, stimmt, ich mag die Gedichte, die sind sehr schön. Ich muss wirklich sagen, Applaus. Ja. Weil ich nicht klatschen kann, weil ich in einer Hand die Blätter habe und in der anderen mein Mikro. Also weil das ich kein Geld für einen Mikroständer habe. Was er jetzt im Radio hört, ist der Klang einer einzigen Klatschen. Und zwar in meine Fresse. Kannst du auf die Backe klatschen. Nein. Ja, so. Ursprungsname Iomani hat uns geschrieben. Das ist immer schon mal ein kleiner Gewinn, mit Ursprungsnamen einzuschreiben. Auf jeden Fall. Klingt wie Tony Wyoming. Dies ist die Geschichte von einem kleinen Igel. Sein Name ist Maurus. Er lebt in einem Tiegel, mittendrin im Taurus, gleich neben einer Fichte. Habt ihr gemerkt, es ist A, B, C, B, C, A. Bisschen kompliziert. Ein schönes Reimschemata. Eines Tages scheint ein Schemata. Hallo? Ein schönes Reimschemata. Wenn wir auf einem Date wären, dann würde ich dich jetzt berichtigen. Aber nur, wenn du ein Mann bist, weil Frauen möchten das nicht. Doch. Männer mögen das gerne, berichtigt zu werden, kann ich sagen. Ach so. Eines Tages scheint die Sonne. Maurus blickt hinaus und sieht dort etwas sitzen, direkt vor seinem Haus. Es scheint sehr stark zu schwitzen, doch das tut es voll Wonne. Ach, ich wusste, dass Wonne kommt. Maurus durchschreitet das Gelände und spricht den Fremden an. Der Fremde ist ein zweihebiger Jambus, der hat keinem was getan. Sein Name ist Lambus, er frisst Maurus und Ende. Oh. Das endet, auch sehr schön. Endet ja. Auf einer traurigen Note. Aber ich finde es das gut, dass alle Tiegel sterben. Alle Igel. Alle Tiegel sind alle in Tiegel Igeln. Sind nur Reimwörter, aber die Igel sterben. Kleiner Tipp: Sonne kann man nicht nur auf Wonne rein. Doch, auf kann man Teile. Auch. Sondern auch auf XXL Restmülltonne zu machen. Und zwar ohne Gedöns. Und ohne Gebrüll. Die richtigen Infos zum neuen Müll. Meine Schwester, auch aus der Konkurrenz läuft sie leider, schreibt, das Gedicht, das hat einen Titel sogar, das heißt Schwinnägel. Schwinnägel. Schwinnägel. Liegenivs rückwärts. Ah. Naja. Macht viel mir träumte, ich stünde in einem leeren... Nee, Entschuldigung, ich musste nochmal neu anfangen. Wir bitten darum. Mir träumte, ich stünde in einem langen Raum. Kürzer als eine Kunstgalerie war er kaum. Ganz hinten, gerade noch zu erkennen, hing ein Objekt, das faszinierend ich würde nennen. Bis jetzt schön, dass wir erstmals durchbrochen. Ja, ich weiß. Es war ein Igel, gepinnt an die Tapete, an den Füßchen, der nicht mehr lebte. So sind Iglein, Iglein an der Wand. Wer ist der stacheligste im ganzen Land? Wollte ich fragen, doch merkte noch gerade, tote Tiere zu ärgern ist unterste Schublade. Das ist gar nicht schlecht. Hat geschrieben, bam, gewonnen. Hat sie drunter geschrieben. Ja. Bam, nicht und stimmt nicht. Liebe Grüße an euch, Humoralpatholog, großes EN, Sternchen, Innen, unterstrich N. Also doppelter Gender Gap und Stern. Also doch kein Aufschrei-Tweet. Nee, müssen wir nicht machen. Das heißt, Humoralpathologierende. Ja, und jetzt, Roger. Ja. Musst du, glaube ich, das Gedicht von deiner Schwester vorlesen, weil das ist ein, oder wir müssen es alle immer so zwei Verse vorlesen, das weil ist das ganz ist lang, extrem ja. lang. Und das wird immer dunkler, heller gegen Ende. Ja, weil das war so lang, dass der Drucker am Ende keine Munition mehr hatte, wie ich man sagt mal. Bei Druckern. Geht das dann noch weiter? Ja. Boah. Okay, ein Gedicht von Freya. Die hat auch irgendeinen Ursprungsnamen. Nicht Ursprungsnamen. Aber vielleicht ist Freya auch nicht. Der Ursprungsnamen. In einer kalten Winternacht hat ein Igel Folgendes gemacht. Dieses possierliche Tier klopfte an beim Humoralpathologen Hauptquartier. Tier auf Tier. Ah, nee. Okay. An diesem magischen Orte öffnete sich dann die Pforte. Der Igel trat in die Stube warm und Becker nahm ihn gleich auf den Arm. Oh, das hätte ich tatsächlich getan. Guck, das kannst du sagen. Aber der sticht doch. Aua, der piekt. Ist ja voll süß. Fanden alle im Raum. Das stachelige Tier wurde lange bestaunt. Doch Hendrik ruft aus, ich sag's einfach für dich, mir fällt gerade ein, der Igel läutet die Prophezeiung ein. Ja, das klingt nach mir. So, spot on. Die Prophezeiung, fragt Roger, also ich. Das ist ja fatal. Sag schnell, Hendrik, wie ging die nochmal? Jener kratzt sich am Kinn, sicher ist er sich nicht. Die schlechte Kunde zu channeln wird nun Hennings Pflicht. Jetzt kannst du weitermachen. Der schließt die Augen und wird plötzlich blass, da er jetzt das Ausmaß des Unheils erfasst. Soll die Menschheit nicht etwa des Todes sterben, muss sie von unseren Freunden gerettet werden. Um die Welt vom Untergang zu bewahren, müssen sie zu einem fernen Orte fahren. Sie starten die Reise nicht etwa zu Pferde, auf Kapibaras, auf zur Hohlerde. Hohlerde. Das kann man verfilmen direkt. Mhm. Ja, Jahre nachdem die Reise begonnen, sind sie dann endlich angekommen. Am Erdmittelpunkt in einem gruseligen Schloss wartet schließlich der Obermods aus. Er ist super böse, groß ist die Not. Es handelt sich um Schattentod. Sie ist sehr besessen mit Schattentod. Becker ruft. Wo bin ich? Da. Ah, Becker ruft. Wie krass ist das denn? Fuck! Tick, tick. Ah, auch wieder spot on. Aber egal, ich steche ihn jetzt ab. Achso, das hättest du auch noch sagen. Wie krass ist das denn? Aber ich mag das auch so, wenn die Hälfte vom Erzähler die Hälfte von der Person. Aber egal. Ja, das ist halt dann ein innerer Monolog. Da kommt ein Helfer in Affengestalt. Gebrauche doch nicht der Waffengewalt. Das ist zu advanced, die Stelle. Das ist ja fast wie Eminem. Ja. Ja. Ja. Oder wie Farid Bang. Ja. Oder Macklemore. Ja, genau. Ich bin ein Orang-Utan, der gute Urahn. Ich nehme mich eurer Probleme an. Orang-Utan heißt das. Orang-Utan. Ja, wie jetzt? Können wir etwa schon gehen? Richtig, hört auf, da blöd rumzustehen. Tschüss, sagt Tim. Oh. Freunde, auf geht's. Schwingt sich aufs Kapibara und setzt auf den Fes. Weiter. So rettete die Humoral gegen die Welt. Jeder von ihnen ist nun ein Held. Auch der Igel hat noch viel Unsinn getrieben, da er für immer bei unseren Freunden geblieben. Oh, gar nicht tot. Bis er gestorben ist. Nein, und ich finde, Moral, das Gedicht hat gewonnen. Und die Moral von der Geschichte, lange Reisen unternehmt auf Kapibaras nicht. Genau. Denn das dauert voll lange. Ente. Jahrelang. Ente quakt. Also das war auf jeden Fall das mit den meisten Insider-Witzen. Ja, das war auf jeden Fall das längste. Da hat jemand, wäre vielleicht ich mochte das, weil mein Name kam vor. Stimmt. Also das Gedicht, auch. Von allen Gedichten, die wir gehört haben, war das das Doch, deiner kam auch nicht vor. Nein, mein Name kam nicht vor. Es kam nur Hendrik. Es kam zweimal Hendrik vor. So. Mit CK und KD. Das war aber, glaube ich, extra falsch. Ja, glaube ich auch. Das war ein Insider. Also sie genau weiß, auch das war ein Insider. Dass man so dich wütend macht. Nö, macht man nicht. Ich kann das ab. Damit hätten wir alle verlesen. Ja, jetzt kommt das Schwere. Ich würde sagen, wir machen jetzt einen Lostopf. Jeder gibt seine Top 3. Nein, wir machen das so. Wir machen ein Feuer. Wir sagen einfach, irgendjemand hat gewonnen. Wir machen das Fenster auf und die Leute von draußen gucken, ob was für eine Farbe von Rauch rauskommt. Und wenn es grün ist, ist das Niklas. Wenn das pink ist, ist es auch Niklas. Welcher war der die Regeln gebrochen hat? War das Niklas? Nein, Niklas hat das mit dem, der hat auf jeden Fall, was gut ist, der hat das Versmaß durchbrochen. Man hatte aber, du mochtest es nicht wegen des Spiegels. Ja, das ist so mir zu repetitiv. Zweimal Spiegel auf Igel, das ist ja selber. Zwei Reim auf Igel. Und wer Spiegel sagt, muss auch Fokus sagen. Dann hat man noch das Limerick. Das, auf Englisch? Das ist ja außer Kontrolle. Das kann ja nicht alles außer Konkurrenz. Also dann sind Schwestern auch außer Konkurrenz. Ja, die Schwestern mussten wir halt alle. Erstmal Entschuldigung für alle, die wir jetzt nicht vorgelesen haben. Es war jetzt nur, wir haben jetzt unsere Bekannten. Ja, halt Nepotismus war das. Und Familienleute haben wir vorgelesen, auch wenn die Gedichte nicht so gut waren. Obwohl Roger, ich will mit dir ins Bett. Aber wir haben jetzt halt doch so ein paar genommen. Also es stehen jetzt zur Auswahl Niklas, Iomani. Ich glaube, der hat. Nee, das fand ich ganz gut, mit dem Potenz der zwei, wie Jambus kommt. Mit dem Maus, ja. Name ist Lambus, er frisst Maus und Ende. Ja. Das war schön. Nein, das war so super traurig, weil es fing so schön an mit in der Sonne. Sogar am besten, weil das coole Reimschemata hatte. Wollen wir das nehmen? Nein. Warum nicht? Ich möchte den, der das falsch gemacht hat. Was falsch? Der die Regeln gebrochen hat. Nein, der kann nicht gewinnen, der hat die Regeln gebrochen. Ich mache meine Regeln. Das war der Jan Michael. Echt? Der Jami. JM von seinem. Aber was ist für die Leute, die jetzt da mitgemacht haben und das halt nachdem die Regeln befolgt haben und jetzt der eine gewinnt, weil er die Regeln gebrochen hat? Ja. Das willst du? Ja. Das ist furchtbar. Also nee, wir können ja abstimmen einfach. Okay. Wir haben zur Auswahl Niklas, Jan Michael und Iomami. Genau. Ich bin Iomami wegen des coolen Reimschemas. Ich weiß, wie das richtig heißt. Und trotz der Sonne und Wonne. Ich, Niklas. Das ist der mit dem Spiegel. Und mein das hat mich nicht so gestört wie Regelbruch. Ich, Iomani. Okay, Becker? Freier. Die kann ich, die ist außer Nein, du. Außerdem nicht an Mädchen. Das ist die zweite Regel, oder wie? Also. Jetzt sag auch Niklas, damit Roger. Den dritten sagen kann, oder sind wir unentschieden? Oh nein. Oder lassen wir die Hörer entscheiden? Hm, nein. Nein. Wir entscheiden selbst. Iomani. Also, okay, dann hat er schon gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, du hast gewonnen. Zwei Bücher, zwei von Thorsten Gottschalk, ein drittes Buch, Heimwerken für Frauen. Ja. Nee, selbst ist die Frau. Heimwerken mit Pfiff oder sowas? Ja. Oder Frauen mit Pfiff? Ich glaube, Heimwerken für Frauen mit Pfiff. Kesse Frauen mit Pfiff. Heiße Frauen mit Pfiff. Das haben wir gefunden, das ist ein schönes Buch. Also wenn Frauen anpfeifen als Heimwerker. Wir wissen ja nicht, wie Iomani lebt. Pfiffige Frauen machen sich selbst. Wir wissen ja nicht, wie Iomani lebt, aber ich lebe halt nicht in den besten Wänden und ich habe einen alten, tropfenden Wasserhahn aus den 70ern, 80ern und ungefähr aus der Zeit ist das Heimwerken für Frauen und ich konnte dieses Buch anwenden, um meinen Wasserhahn zu reparieren. Werde angewendet haben können. Futur 2 auf jeden Fall, weil ich werde es noch anwenden, aber ich habe es noch nicht gemacht. Ja, dann mal schnell, bevor das... Und werde trotzdem bevor Futur 2 abgeschafft wird. Ich habe mir die Seite kopiert. Schnell noch. Futur 2 wird nicht abgeschafft. Futur 2 ist awesome. Hast du nicht Latein? Doch. Das braucht man immer bei Latein. Ja, so wie Latein. Hey, Jägerlatein schon. Wenn man mal wieder klappen geht. Naja. Oder Falknerlatein. Auf jeden Fall, bitte, Iomani, lass uns deine Adresse zukommen. Ja. Für die Skeptikon haben wir noch gar keine Karten zum Verlosen, ne? Ne, das war nicht. Bekommen wir vielleicht diesmal nicht. Aber wenn ihr halt im Mai auf eine Convention gehen wollt, das ist auch noch Anime-Convention, eine Wochenende später. Da kann man genauso viel Geld für ausgeben. Ja. Demnächst ist auch Gamescon. Richtig. Ja. Ja, da sind auch die Mädchen auch ein bisschen leichter zu haben auf Anime-Con. Ja, da richtig. Könnt ihr unsere Tipps machen. Haben alle schlechte Selbstvertrauen. Und Pickel. Ja, aber die gut aussehen, haben auch schlechtes Selbstvertrauen insofern. Richtig, da kann man dann gleich das anwenden, was man heute gelernt hat. Ja. Einfach den Finger ins Ohr stecken. Schon. Geht's ab. Ja. Geht's ab. Ein sehr versöhnliches Und sagen, in 10 Minuten machen wir rum. Yeah. Was? 10 Minuten so lange? Und jetzt, wie wär's mit jetzt? Nein. Bitte. Na komm schon, ich hab mir sogar die Zähne geputzt extra heute. Und die Zunge. Mit einem Bonbon. So sauber. Mit einem Döner. Ah, oh, das wäre eine gute Erfindung. Döner. Ein Döner, der auch die Zunge putzt. Ja, halt wie die Hunde, also so Griffe, so Knochen haben, die ihn nicht ja. Weißt du, wenn man Mundgeruch gut bekämpfen kann, einfach ganz viel Knoblauch drauf. Ja. Dann riecht man den Mundgeruch nicht mehr. Ja, warum oder Zwiebel. Das ist viel besser. Warum putzt unser Essen nicht unsere Zähne wie bei Hunden? Ja. Das ist gemein. Das ist echt doof. Was Weil wir das? Haben Hände dafür und die Hunde nicht. Die haben Pfoten. Ja. Ich würde sagen, wir gehen gleich mal schön ins Schlosscafé und gucken Tatort, oder? Ich würde sagen, wir gehen gleich mal schön. Diese Woche ist ja auch nicht Til Schweiger. Zum verkaufsoffenen Sonntag. Echt? Ist heute? Ja. Ah, auch bei Rewe? Auch, nee, nur bei Netto. Ah, schade. Okay. Ich habe da ja ein Brot liegen. Genau. Also alle Tatort gucken. Und ansonsten hat keiner mehr was zu sagen, hoffe ich. Und wenn, dann habt ihr alle Pech gehabt. Hey, du hast Aliens auf deinem Hemd. Ja, aber jetzt ist der Podcast für immer vorbei. Oder willst du noch was sagen? Also wenn ihr könnt uns natürlich schon schlecht bewerten. Ihr könnt uns auch gut bewerten bei iTunes. Ja. Humoralpathologie. Und könnt uns Kommentare schreiben auf humoralpathologie.de oder auf Facebook. Ja. /humoralpathologie-podcast. Ihr könnt uns auf Twitter folgen. @Beckertosaurus. @RogerBraun. @SunSunShow. @Benkel2000. Und @TimSchierbaum. Und Hagen hat Leute angeguckt. Stimmt, Hagen hat auch Twitter. Aber das benutzt er nie. Nee, stimmt. Aber ist noch Tim nicht @PC-Tim? @PC-Tim. @PC-Tim Schierbach. Ja. Für Support. Das steht für Political Correctness. Genau. Ja. Auch. Political Cockiness. Ja. Also. Jetzt reicht's. Der Podcast ist 100 Stunden lang und ich hoffe, alle haben Spaß gehabt bei dem Anhören. Ich hoffe, es war für euch ein akustischer Daumen im Ohr. Daumen hoch im Ohr. Ja, genau. Und diesen Daumen sollt ihr auch hochstrecken, wenn ihr den Podcast hört und weiterempfehlen. Und sonst sage ich wie immer, wir sehen uns in der nächsten Dimension. links wäre und dann macht man so die Durchmischung, dann bist du nur halb so laut oder wenn so. Wenn es nur einer links wäre, dann würdet ihr auf die Fresse bekommen von richtig. Den anderen. Ja. Aber ich finde, das sind alle super links. 1A. Okay, also eure Kopfhörer, liebe Hörer, sind nicht kaputt. Wir sind heute nur links. Wir sind heute nur links. Das ist ein Statement. Soll ich es einfach links lassen? Nein. Dann würde ich sofort den Podcast ausschalten. Ich auch, aber besser als eine Live-Folge. Oh, ich habe so einen Podcast gehört, wo die, ja, Live-Folge ist auch scheiße, aber ich habe einen gehört, wo der immer Interviews gemacht hat und immer der Interviewer auf dem einen Kopf, dann der andere auf dem anderen. Furchtbar. Ja, da wird man total kirre, weil das ist schrecklich. Meine Kopfhörer tendieren dazu, immer erst links kaputt zu gehen. Ja, immer rechts. Und die gehen immer erst links, komische Ohren. Links. Ja, das kann sein. Aber ich finde, dein linkes Ohr ist abnormal und macht Kopfhörer. Ja. Mein Kopfhörer hat mir einen Elektroschock in meine Ohren versetzt und ich dachte erst so, scheiße, ich brauche neue. Und dann habe ich rausgefunden, dass das ja gar nicht an den Kopfhörern liegt, sondern nur an elektrostatischer Auflösung. Ja, das habe ich jetzt auch. Waren es deine elektrischen Haare? Immer, wenn das war einfach, wenn die Luft sehr trocken ist, passiert das. Bei mir war es, wenn ich meine doofe Mütze auf habe, die ist aus so Kunstfasern. Aber die musst du ja anziehen, damit du gebürgert wirst. Nee, die muss ich anziehen, damit mir der Kopf nicht kalt wird. Ja. Aber dann gibt es Elektroschocks in die Ohren. Ich habe heute gelesen zum Thema Elektrostatik, dass in den Werken von 3M, also es ist ja so eine Tesafilm-Herstellungsfirma, da haben die so riesige Rollen von Tesafilm und das wird dann so aufgerollt und abgerollt. Mhm. Und da kann man praktisch drunter durchgehen. Das kann man sich praktisch wie so ein umgedrehtes U vorstellen. Mhm. Und dann ist da ein Phänomen aufgetreten, je nachdem wie die Luftfeuchtigkeit war, dass unter diesem Ding die elektrische Statik so stark war, dass da praktisch eine unsichtbare Wand war, wo man nicht durch konnte. So wie Schutzschild. Ja, genau, wo wenn man hingegangen ist, dann kommt man praktisch nicht mehr weiter durch und man konnte sich auch nicht umdrehen, sondern konnte noch rückwärts zurückgehen. Was? Ja. Und das ist noch nicht erforscht, wie das genau zustande gekommen ist. Die haben, weil in der Firma wollten die das natürlich nicht, dass man da so fest... Ich brauche so eine große Tesa-Rolle für über die Haustür. Aber dann hätte ich Angst, dass man dann, wir haben ja letztens festgestellt, Thorsten dass man das auch mit Tesa-Film im Röntgenstrahlen im Vakuum. Kann. Ja, vielleicht war das schlecht. Vakuum wäre cool, da kann doch Herr Turtur noch mal damit forschen. Ja. Und gucken wir jetzt an Nullpunktenergie. In Nullpunktsenergie heißt es ja mit S. Nullpunktsenergie. Ja. Zero Points Energy. Ja, Zero Effort Energie. Kann es reinregnen hier? Nee, ne? Das doch. Ich bin froh, dass es jetzt wieder in die Podcast-Maschine und dann gibt es nie wieder Podcast. Ah. Es soll die ganze Woche wieder schneien. Ja, das macht mich glücklich. Ach komm. Kann ich nicht langsam mal... Ich mache auch mal hier auf, weil sonst ist es so deprimierend. Ja. Hoffentlich kann mein Flieger starten. Die Wolkendecke ist aber auch nicht viel. Oh, nee, ich bin heute Morgen aufgewacht und hatte schlechte Laune und Bauchschmerzen. Oh je. Oh nein. Ich bin am Freitagmorgen aufgewacht wieder von Leuten, die draußen geschippt haben. Und dann dachte ich schon, scheiße. Ja, scheiß Kehrwoche. Ja, heute ist halb sieben. Oder so. Ja, wenn man nicht weiß, dass es in der Nacht geschneit hat und man hört es daran, dass man morgens aufwacht, weil jemand das sorgt sofort für schlechte Laune. Ja. Instantan schlecht. Ich mag Schnee. Ich mag schlechte Laune. Ich mag auch schlechte Laune. Ich habe am liebsten schlechte Laune. Als ich in Karlsruhe gelebt habe, habe ich oben im Dachgeschoss gelebt und unter mir waren so 6 alte Omas, die jeweils alleine in der Wohnung gelebt haben. Und auch im Winter musste ich dann halt Schnee schippen, aber weil ich zur Schule gehen musste, habe ich dann halt morgens um 6 Schnee geschippt und dann bin ich zur Schule und als ich wiederkam, war halt wieder alles vollgeschneit. Und dann haben sie von mir verlangt, dass meine Oma, die damals 70 war und ums Eck wohnt, doch für mich Schnee schippen. Ja, das wäre gut. Ja, willkommen. Dann kann sie sich schön hier den Hüfthals brechen. Mhm. Und dann ist sie erstmal 6 Wochen im Krankenhaus, dann wird sie da dement, weil sie nicht genug zu trinken bekommt und dann kommt sie weiter in die Demenzanstalt. Die Demenzanstalt. Weil die nicht gemerken, dass sie nie genug getrunken hat. Ja, so war das immer, als ich Zivi hatte. Sie besser die Leute, die sich einmal die Hüfte brechen, dann ist vorbei. Dann wird man ausgesondert. Richtig. Ja, das ist Osteoporose. Ich musste immer, wenn ich an einer Person vorbeigelaufen bin, musste ich den immer Wasser andrehen. Ja. Und ich bin an vielen Personen vorbeigelaufen. Hast du immer so getrunken? Der Cola Light, Mann. Hast du dich damit so begossen? Nee, ich hatte immer diese großen Kanister Wasser so auf geschultert vorbei. Und ich immer angespritzt. Ja, mit so einem Schlauch in den Mund. Ja. Trink, alte Frau, damit du nicht noch dementer wirst. Cool. Gerade habe ich einen infrastrukturmäßigen Schock erlebt. nämlich eine Frau hat mir gesagt, entschuldigen Sie, wo ist in Lustenau der Bahnhof? Und dann dachte ich, was in Lustenau der Bahnhof? Und es gibt tatsächlich... Ja, trinken Sie mal einen Schluck Wasser. Bist du noch nie nach Reutlingen gefahren mit der Bahn? Nein, also ich bin einmal gefahren, aber ich wusste das nicht, dass da ein Bahnhof ist. Das ist zwischen Unterjesingen, Kirchentellensfurt und Tübingen. Ja, muss es ja, weil Lustenau daneben liegt. Ich weiß schon, wo Lustenau ist. Zwischen Tübingen Hauptbahnhof und Stuttgart Hauptbahnhof. Ich habe mir schon mal überlegt, von dem Bahnhof mal abzufahren, aber da fahren ja so gut wie nie Züge. Bei dem wir alle also einmal 4 Stunden oder so. Ja. Das ist beim Hornbach. Ne? Ich bin einmal von deren Dinger Bahnhof abgefahren. Auch ein bisschen komisch. Ja, der ist komisch. Es gibt ja auch Tübingen West. Dafür, dass Tübingen so klein ist, hat es ganz schön viele Bahnhöfe. Ja, Unterjesing hat 2. Unterjesing Sandecker und Unterjesing Mitte. Die sind zwar 150 Meter auseinander. Aber für mich ist das praktisch. Das ist echt komisch. Fahren die auch in dieselbe Richtung? Ja, das ist, so. Der hält einmal Sandecker und dann Mitte. Und das ist eigentlich wirklich sinnfrei, weil so Entring und so, die sind nicht kleiner oder die sind größer als Unterjesing. Aber Unterjesing hat 2. Ein Bonusbahnhof. Und die wollen es immer noch untertunneln, obwohl wir schon 2 Bahnhöfe haben. Da haben die auszusehen den Bahnhof beim ersten Mal falsch gebaut, an der falschen Stelle und dann gesagt, wir brauchen jetzt aber da trotzdem noch. Ja. Hat die Sparkasse wieder Druck gemacht und gesagt, wir wollen hier aber den Bahnhof. Sparkasse. Ja. Der erste ist so da in den Outskirts von Unterjesing. Den Unterjesinger Tunnelverein gut. Ja. Weil das ist an sich ein gutes Projekt. Ja. Ich sag, ach, wir wollen keine Durchfahrtsstraße haben. Wir wollen, dass das der wir wollen den Ort über 1 Kilometer untertunneln. Der Tunnel muss kommen. Der Bud Spencer Tunnel 2. 70 Jahre sind genug. Ja. Moment. Also ich habe recht viel heute. Wie ist bei euch? Ich habe recht nichts heute. Wie ist bei euch? Ich habe relativ wenig. Also ja, ich kann was über St. Patrick erzählen, aber da die Folge eher erst nächste Woche rauskommt, weiß ich nicht, ob es überhaupt Sinn macht. Die kommt aber so, wann ist es St. Patrick's Day? Heute. Ich kann versuchen, mich zu beeilen, aber ich weiß nicht, wie das bei Hagen aussieht. Wie ist das eigentlich jetzt mit dem Logikrätsel? Macht er die Auflösung? Ja, ich würde sagen, er macht die Auflösung. Okay, Auflösung und das Neue gleich hinterher. Genau. Ja, wir müssen gucken, dass die auch. Ja, super. Und könnt ihr das nicht so machen, dass man nicht weiß, was jetzt die Lösung ist und was das neue Logikrätsel ist? Ja, ich habe die Lösung. Ich weiß nicht, vielleicht stimmt die ja. Ja, fand ich voll cool. Hast du den Ursprungsnamen von vorhin auch noch mit rein? Welcher war das? Von der Freundin von Helge. Ja, habe ich. Also ich habe 2 Ursprungsnamen jetzt. Der eine für den Typen, der die Lösung, glaube ich, geschrieben hat. Mhm. Und ich der andere für... Ja, was? Das nicht gehört. Oh, nee, von Helge soll Oran Utan Klaus. Ja. Warum? Der ist so allein im Affenhaus. Das ist Helge Schneider? Ja. Ah, ich kenne ihn nicht. Ich höre den Scheiß doch nicht. Nein. Ich habe unseren Sponsor natürlich. Ja. Das sage ich nicht, was das ist. Das ist ja sowieso klar. Dann habe ich Film-Taglines und ein Quiz dazu. Ich habe Pickup-Lines, weil Tagline Pickup-Line passt zusammen. Also ich heute ist Line. Ein Jagdguide für Frauen. Also wie man Frauen im Club jagt als Mann. Gut. Und das ist es, glaube ich. Wir brauchen eine Sniper-Rifle. Dein Beitrag zur Sexismus-Debatte. Mein Beitrag zu. Nein, ich behandle alle gleich. Okay. Dann. Können wir aber machen, was wir wollen. Okay. Ich meine, du hast auch noch deine Geschichte? Ja, die. Irgendwann komme ich damit. St. Patrick können wir trotzdem machen, wenn du was dazu hast, was lustig und interessant ist. Ich weiß nichts darüber. USB-Stick. Ich weiß nicht. Ach so, hat jemand einen PC dabei? Ich habe keinen PC dabei, ne. Okay. Aber Tim hat einen PC. Timsen hat einen PC. Timsen. Der heißt ja nicht umsonst PC-Tim. Bekannte Spitzname.